Texte, wir brauchen mehr Texte. Wir wollen mehr Prosa und viel mehr Parolen. Wir wollen Gedichte, viel mehr Gedichte. Wir wollen mehr Lyrik, es gibt viel nachzuholen. Denn das ist erst der Anfang. Fangen erst an. Wir wollen dabei sein, wenn alles zerbricht. Wir wollen da sein, wenn alles erlischt. Wir wollen da sein, wenn alles zerfällt. Wenn es explodiert und uns dann endlich gefällt. Sätze, richtige Sätze. Etwas, wofür es sich lohnt, aufzustehen. Wir wollen etwas, einfach nur irgendwas, wogegen wir uns nicht wehren wollen. Das ist erst der Anfang. Wir fangen erst an. Wir wollen dabei sein, wenn alles zerbricht. Wir wollen da sein, wenn alles erlischt. Wir wollen da sein, wenn alles zerfällt. Wenn es explodiert und uns dann endlich gefällt. Jetzt haben wir Rekord und jetzt müsste ich auch ein bisschen mehr Pegel haben, glaube ich. Das stimmt, du bist ein bisschen lauter geworden dadurch. Das habe ich mir doch gedacht. Guten Tag. Guten Tag. Ich moderiere einfach mal an und dann setzen wir da die Schnittmarke und steigen ein. Okay. Okay. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute das große Vergnügen, im Toddialog mit Daniel Decker, auch kotzend Einhorn genannt, zu sprechen. Ja, Daniel, dann sag einmal Hallo und stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, hallo, ich bin Daniel, im Netz als kotzendes Einhorn unterwegs und führe da einen Blog und mache auch Musik privat oder semi-privat, also veröffentliche schon Platten und versuche eigentlich mal so alles mitzumachen, was geht und habe da noch nicht so meine Nische gefunden, außer mit meinem Blog vielleicht. Und probier da einfach rum. Was ist denn die Nische in dem Blog? Ich würde da aus einem Song von Billy Bragg zitieren. Und zwar gibt es den schönen Song The Great Leap Forward. Und da beschreibt eine Situation, wie ein Fanzine-Autor ihn fragt, eben Mixing Pop with Politics. He asked me where the use is. Und ich denke, das ist es eigentlich, Pop und Politik sozusagen. Wobei Pop nicht Popmusik, sondern Populärkultur im Allgemeinen bedeutet. Okay, was ist Populärkultur für dich? Oh, das ist ja relativ schwierig. Also ich meine, vielleicht ist es manchmal auch gar nicht Populärkultur, weil es natürlich auch sehr um, ich mag das Wort gar nicht, undergroundige Themen geht oder Outsider-Art. Es ist eher, vielleicht trifft das Wort trivial, es ist ein bisschen besser. Okay, ja, so trivial finde ich das eigentlich gar nicht. Naja, also wenn jemand eine Mona Lisa aus Wurst nachbaut oder so, dann ist das halt unterhaltsam und lustig, aber auch eben nur für eine Minute, eben wie das im Netz halt so funktioniert. Man surft auf eine Seite, guckt ein Bild an, lacht mal kurz und dann ist man schon auf der nächsten Seite. Das hat natürlich nicht so eine Nachhaltigkeit wie irgendwie ein 2000-Zeichen-Artikel über ein politisches Thema oder ein soziales Thema oder über Diskriminierung. Aber eben, ich denke halt irgendwie, dass es die Mischung macht, zumindest ist es meine Hoffnung und bisher kriege ich das eigentlich auch relativ häufig bestätigt, dass das eben das Interessante daran ist. Also dass ich auch dadurch hoffentlich Leser gewinne, die eben sonst mit den Themen nicht in Berührung kommen würden, die eben sozusagen sonst nur auf irgendwelchen blöden Gag-Seiten unterwegs wären, wo eben nur Mona Lisa-Bilder aus Wurst ausgestellt werden oder andere lustige Katzenvideos oder so. Und die Mischung ist dann eben das, was das Ganze zusammenführt. Wo finde ich denn die Mona Lisa aus Wurst? Inwiefern jetzt? Auf welcher Seite? Auf meiner. Echt? Da gibt es die Mona Lisa aus Wurst? Ja, das war diese Woche, keine Ahnung, ja, natürlich, am Mittwoch war es, den sogenannten Mittwoch. Ah, okay. Hast du mal einen Link für die Shownotes? Dann kann ich das direkt einfügen später. Ich schicke ihn dir. Das wäre super. Okay. Sag mal, wo kommt denn eigentlich der Nick her? Das ist auf Twitter entstanden und das war eigentlich nur so, dass ich einfach so ein bisschen rumgeblödelt habe. Ich war da unter einem anderen Nick damals unterwegs auf Twitter. Und nachdem ich da eben so ein bisschen rumgeblödelt habe über Kotzende Einhorn, habe ich mir dann eben den Account besorgt, Kotzend Einhorn, weil Kotzendes Einhorn, da war nicht genug Platz von der Zeichenbeschränkung. Und irgendwann später habe ich mir dann die Domain geholt und dann war irgendwie der Witz, irgendwie sich kleine Einhornbilder ins Profil zu kleben, auch schon ausgelaugt. Und dann habe ich mich eben gefragt, was ich jetzt mit dieser Domain machen könnte. Da habe ich mich dran erinnert, dass ich doch mal irgendwann gerne geschrieben habe und Texte veröffentlicht habe, damals eher nur über Musikthemen. Und habe gedacht, irgendwie versuch doch mal zu bloggen. Okay. Was kotzen Einhörner? Regenbögen. Um was heulen Einhörner? Laut einer Kurzgeschichte, die in meinem Blog ist, Diamanten. Diamanten? Ja. Was sehr schmerzhaft ist. Okay. Das aber heißt, kostbar. Kostbare Einhörner. Aber das heißt dann ja, dass es, weil es schmerzhaft ist, ein Teufelskreis ist, oder? Genau, auf jeden Fall. Okay. Also sollte man ein Einhorn nie zum Weinen bringen. Es gibt da auch Diskussionen drüber, ob das mit den, es ist ja sozusagen die Gretchenfrage der Einhornisten, wie ich das nenne, ja. Ob Einhörner eben Regenbögen kotzen, bluten oder pupsen. Okay. Und da streiten sich die Leute eben drüber. Es gibt Einhornisten? Ich habe das mal einfach so begründet, also. Okay, aber die gibt es jetzt nicht offiziell so als Anhänger der Einhornkultur oder ähnliches. Ich weiß nicht, also mittlerweile bezeichnen sich tatsächlich, obwohl das ein Neologismus von mir ist, doch ein paar andere auch so. Aber nein, es ist kein fachstehender und wissenschaftlicher Ausdruck, wobei es wahrscheinlich auch sicherlich eine Einhornforschung gibt. Ich meine, das ist ja auch ein Thema. Ja, klar, gut, die gibt's der Mythologie und in der Bibel kamen auch in diversen Übersetzungen Einhörner vor. In der Bibel kamen Einhörner vor? Mhm. Also in den deutschen Übersetzungen bis 1984 und ich bin jetzt mir eben nicht sicher, woraus das resultiert. Ich denke mal, das ist wie so vieles einfach ein Übersetzungsfehler gewesen. Mittlerweile ist es auch so, dass es eben korrigiert wurde, wobei ich eben nicht weiß, ob es wirklich eine Korrektur ist oder tatsächlich ein anderes Tier damit gemeint ist, eben in Richtung Stier. Also meistens ist dann da, wo früher Einhorn stand, eben jetzt Stier zu lesen. Das war mir nicht bekannt. Das ist natürlich, das ist ein kleiner Knaller wieder. Da gibt es auch einen Post zu auf meiner Seite. Okay. Ja, das verlinken wir mal in den Shownotes. Das klingt ja schon fast ein bisschen. Das bringt mich gerade ein bisschen aus dem Konzept, ehrlich Das gesagt. ist so ein bisschen Verschwörungstheorie, ne? Man kann ja einfach daraus machen, warum die Leute den Glauben an Einhörner tilgen wollen, obwohl es sogar biblisch bewiesen ist, dass es sie gab. Wenn man Ja. zumindest die alten Übersetzungen als korrekt ansieht. Aber ich meine, da sind ja diverse Showstopper drin. Ich habe letztens, das hat mich wiederum sehr überrascht, wenn man den Originaltext der Jesus-Prophezeiung zugrunde nimmt. Ja. Eben das, was in jedem Glaubensbekenntnis einer christlichen Gemeinschaft drin ist, eben, dass man an die Jungfrauengeburt glaubt. Das ist nur ein Übersetzungsfehler, da die Prophezeiung damals war, von einer jungen Frau geboren und nicht von einer Jungfrau geboren. Okay, okay. Und das ist das fand ich viel, viel bewegender, weil ich meine, das ist in jedem christlichen Glaubensbekenntnis drin, dass Ja. man eben an die Jungfrauengeburt als solche eben glaubt. Und das ist anscheinend tatsächlich nur ein Übersetzungsfehler. Ich habe das noch ein bisschen anders gehört. Also ich habe es so gehört, dass zu der Zeit, wo die Geburt stattfand, das Sternzeichen der Jungfrau am Himmel gewesen ist. So habe ich das gehört. Ach so, das gilt es zu prüfen. Ich habe jetzt auch nur so aus dem Kopf das hingelabert und garantiere da nicht für Wahrhaftigkeit. Also beides würde Sinn machen. Zumindest mehr Sinn als eine Jungfrauengeburt. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Studierst du? Nee, ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe studiert und habe dann abgebrochen. Okay. Und bin seit 5 Jahren im Berufsleben drin. Okay, das war eine, wie soll man, eine Hörerfrage. Dann frage ich weiter, was hast du studiert? Germanistik und Musikwissenschaften habe ich studiert. Okay, das macht natürlich dann Sinn. Ja, also ich wollte immer Musikautor werden, Journalist, und das habe ich dann irgendwann zugunsten Programmierung und technischer Dinge sein gelassen, weil es doch gerade als Freiberufler im journalistischen Bereich sehr, sehr schwer ist, Geld zu verdienen, gerade wenn man dann sich hauptsächlich nur mit Musikthemen beschäftigt. Und man will ja dann auch gerne über die Künstler schreiben, die man selber mag, und nicht irgendwie als Auftragsarbeiter dann irgendwie Bon Jovi interviewen, nur weil man weiß, irgendwie das kann ich an die SZ und die FAZ verkaufen. Und das interessiert mich zwar selber gar nicht, aber da kriege ich gutes Geld für. Okay, was Und machst du da wird es dann ein jetzt? bisschen Ja. schwierig, wenn man nur so Indie-Themen hört, wie ich. Okay, was machst du jetzt gerade beruflich? Ich bin technischer Projektleiter in einem Verlag. Was verlegt dieser Verlag? Musik Express, Rolling Stone und Metal Hammer. Oh, das ist aber schon eine höhere Kategorie Verlag. Ja, es ist Axel Springer, oder? Genau, ja. Ja. Ja, also das ist Axel Springer Mediahaus Berlin, der als eigenständiger Verlag eben für die Musikpublikationen agiert, und eben oben drüber ist eben natürlich der klassische Springer Verlag. Was macht denn eine gute Konzertberichterstattung aus? Konzertbericht. Ja, was ist ein guter Konzertbericht? Was zeichnet den aus? Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also Ich weiß. ich bin immer ein Autor gewesen, als ich noch selber über Musik geschrieben habe. Ich bin immer sehr über einen subjektiven Stil gegangen, weil ich halte, man kennt das ja immer, dann schreibt man eine Rezension und dann heißt es so irgendwie, der Autor wird zu subjektiv. Er würde Genau. seine persönlichen Ansprüche da reinbringen und Emotionalitäten. Und das halte ich persönlich für richtig. Weil Musik ist ein emotionales Thema, Musik ist ein persönliches Thema, und natürlich könnte man da auch rein theoretisch und objektiv drüber schreiben, aber das würde keiner lesen wollen, wenn ich da sage irgendwie, pass auf, das ist jetzt ein ganz toller Song, weil da ein Harmoniewechsel ist, der ganz ungewöhnlich ist, und hier im Gitarrensolo von Rage Against the Machine dann ein Dreivierteltakt gespielt wird von der Gitarre, aber die Backingband einen Viervierteltakt spielt. Das wäre natürlich irgendwie rein objektiv, und da würde jeder sagen, okay, das stimmt, das ist ein Fakt, aber das sagt nichts über die Musik aus, und deswegen bin ich persönlich immer für Subjektivität im Schreiben über Musik Okay. oder gute Geschichten. Okay, wa Was zeichnet denn dann subjektiv für dich ein gutes Konzert aus? Das ist ja wieder eine andere Frage jetzt. Ein gutes Konzert oder eine Konzertberichterstattung? Geht das nicht Hand in Hand dann? Also würdest du nicht ein Nein, gutes... du kannst auch über ein schlechtes Konzert eine gute Konzertberichterstattung schreiben. Okay, dann fangen wir mit dem Konzert an. Was für dich macht ein gutes Konzert aus? Was ist das? Wenn mich die Musik packt, wenn da mir etwas geboten wird, was mich mitnimmt. Okay, und wenn du darüber berichten musst, über ein schlechtes Konzert? Dann wäre wahrscheinlich Sarkasmus und Boshaftigkeit angebracht. Weil ich sag mal so, es gibt nichts Schlimmeres als Mittelmaß. Und wenn man über Kultur schreibt. Wenn man über Kultur schreibt und sagt, das Buch war okay, das hat mir gefallen, aber kannst du lesen, musst du aber nicht. Das ist interessiert keinen. So sehe ich auch, dass eben irgendwie als eigener Musikschaffender irgendwie ein Verriss ist auch eine Auszeichnung. Es ist auch was wert. Wenn man jemanden wirklich mit seinem Werk so auf die Palme bringen kann und sauer machen kann und wirklich, dass er böse wird und frech, dann hast du was erreicht, dann hast du jemanden berührt. Zwar im Negativen, aber das ist auf jeden Fall mehr wert, als wenn jemand sagt irgendwie, ja, ist nett. Das ist mit Sicherheit eine Ansicht, aber glaubst du, dass sich dann was ändert? Also wenn du über Konzerte, die schlecht sind, sehr sarkastisch und boshaft schreibst, glaubst du, dann ändert sich etwas? Ich glaube nicht, dass der Kulturjournalismus dafür gedacht ist, Sachen zu verändern. Nicht? Nicht wirklich. Also gerade nicht im Musikbereich. Also ich meine, man kann davon ausgehen, dass die Rezensionen, die hier jemand in Deutschland über die neue U2 oder Tom Waits-Platte schreibt, die werden ja nie bei Tom Waits selber ankommen. Das ist richtig, aber wenn jetzt der Rolling Stone ein Album bzw. ein Konzert komplett verreißt, Ja. meinst du, das hat nicht Einfluss auf das nächste Album und auf die nächste Tour? Nein. Gar nicht? In der Masse vielleicht. Also in der Masse, wenn mehrere Kritiker einer Meinung sind, dann durchaus, aber nicht als Einzelwerk. Da darf man sich nicht so wichtig nehmen. Also auch bei deutschsprachigen Musikern oder Musikern aus dem deutschen Raum, die dann das auch lesen, was du geschrieben hast, da kriegt man auch. Da wird ja auch keiner drauf kommen, irgendwie zu ändern. Also das wäre ja auch Quatsch, wenn mir jetzt jemand sagt, irgendwie, Daniel, deine Musik ist scheiße, dann kann ich auch nur entgegnen, ja, aber es ist genau das, was ich machen wollte in dem Moment. Zwar gehe ich eventuell in mich und wenn das vielleicht irgendwie eine fundiertere Kritik ist, irgendwie, und das heißt dann irgendwie, die scheiße, weil XY, dann höre ich mir das vielleicht unter dem Gesichtspunkt nochmal an, irgendwie, was ist mit XY gemeint und hat er vielleicht recht mit XY? Und ist das eine Kritik, an der ich was machen kann, aber. Per se macht ja auch, glaube ich, jeder Kunstschaffende das eher für sich als für andere. Aber ist Kritisieren nicht tierisch einfach eigentlich? Ich würde ja kritisieren im Sinne von über Sachen schreiben, das kann ja auch eine Lobhudelei sein. Also ich würde es ja gar nicht immer im Negativen sehen. Also du kannst ja auch Musik positiv darüber berichten oder auch über Bücher, Filme etc. Ja, bestimmt, Also aber... kritisieren selber, also ich glaube, um ehrlich zu sein, den Fan, den findest du leicht, aber der leidenschaftlichen Verriss schreiben kann, wo du denkst irgendwie, das ist genau das, was ich immer gedacht habe, wenn ich diese Musik gehört habe oder das und das. Den findest du viel schwieriger. Ich glaube, es ist viel schwieriger, negativ über was zu schreiben als positiv. Okay. Weil die Euphorie, die du verspürst, wenn du was hörst, was dich als Jugendlicher begeistert hat oder auch meinetwegen in einem älteren Jahrgang, die kannst du gegebenenfalls rekonstruieren. Aber wie kannst du dich so in etwas reinsteigern? Also da musst du ja auch so euphorisch sein, dann müsste vielleicht deine absolute Lieblingsband eine Frechheit von einem Album dir aufgetischt haben, wo du wirklich persönlich beleidigt oder enttäuscht wärst. Findest du, dass die Botschaften und die Slogans, wenn ich sie so nenne, zu verkopft mittlerweile sind? Nee, die Botschaften und Slogans nicht. Ich würde eher sagen, dass eher versucht wird, Botschaften und Slogans zu vermeiden. Zu vermeiden? Ja. Okay, also... Also man redet viel zu viel um den heißen Brei und versucht da möglichst eloquent und intelligent dabei zu wirken, Ja, das meinte ich. Also ich weil man meine, sich ja. scheut davor, Sachen eben zu simpel auszudrücken, weil die Welt ist nicht simpel. Also du kannst viele Sachen einfach nicht simpel sagen. Und aber um Leute zu erreichen, muss man das. Und das Vernünftigste wäre sozusagen, Sachen simpel zu sagen und dann irgendwie den Leuten die Möglichkeit zur Vertiefung in das Thema geben. Vielleicht ein Beispiel, weil das ja sehr abstrakt gerade ist, worüber wir sprechen. Was wäre so ein spontanes Beispiel, was dir einfallen würde? Ja, nehmen wir die Occupy-Bewegung halt irgendwie. Also ich sehe da zum Beispiel schon ein Problem, dass der Slogan 90, We are the 99% übernommen wurde, was in Deutschland faktisch einfach nicht korrekt ist. Es ist die Reichtumsverteilung in Deutschland ist nicht vergleichbar mit denen in den USA. In Deutschland wäre es eher so 90%. Und das ist natürlich ein Slogan. Aber da kann man auch zu Recht sagen, genauso wie ich jetzt gesagt habe, 99% ist falsch, kann man sagen, das ist vereinfacht ausgedrückt mit den 90%. Weil da kann man ja dann auch wieder sagen, pass auf, da musst du aber nochmal unterscheiden zwischen Armutsgrenze und Mittelstand und Besserverdienenden. Und du hast ja jetzt nur die 10% Superreichen rausgelassen oder was weiß ich. Und man kann eben diesen Slogan so stehen lassen, eben, We are the 99%, und dann eben zur Vertiefung eben wirklich Fakten dran geben und Texte, die eben das wirklich detailliert erklären, wie das aufgeschlüsselt ist und was daran schlimm ist auch. Und das ist genau das, was ich meine. Also ich finde nichts Schlimmes daran, eben das wirklich so zu vereinfachen. Aber man muss sich dann auch leider Gottes gefallen lassen, dass viele sagen dann eben, das ist aber mir viel zu simpel und vereinfacht ausgedrückt. Das ist so nicht nachvollziehbar. Und wenn man sagt, aber als Slogan klappt es, als Slogan wirkt es. Und wenn du es nachvollziehbar haben willst, dann gebe ich dir noch die Informationen dazu. Und dann liest du dich da durch. Oder du kriegst es meinetwegen auch von mir erzählt. Dann ist das natürlich schon ein höherer Wert an Informationen als der Satz alleine. Aber der Satz alleine ist der, der dich natürlich aufhorchen lässt. Sind denn die 99% deiner Meinung nach jetzt falsch? Oder sagst du, okay, es sind 90, aber das 99 versteht man und es ist weiter übernommen? Wo genau ist da Ich jetzt die würde Wahrheit? es so sagen, ich würde es wirklich so sagen, also jetzt gerade auch, wo ich gestern eben auch in Berlin dabei war, es hat mich vorher enorm geärgert, weil es falsch ist, ja. Und ich das einfach, ich finde halt, man gibt so unbedacht und leichten Angriffspunkt, weil jeder kann das ganz schnell widerlegen, dass es falsch ist. Mittlerweile ist es aber tatsächlich zum Slogan verkommen und verkommen ist das falsche Wort, zum Slogan geworden. Verkommen ist so negativ. Zum Slogan geworden und als Slogan alleine steht er, weil die Leute wissen, was damit gemeint ist. Dass es dann faktisch immer noch falsch ist, daran ändert das nichts. Aber du kannst sagen, sozusagen, wie also 99% und die Leute wissen, worauf du hinaus willst. Und wenn dir jemand sagt, irgendwie, pass auf, das ist aber falsch, dann kannst du sagen, ja, ganz genau, aber das ändert nichts daran, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufklafft. Und Unterscheidest dass du? auch in Deutschland eben der Reichtum von einer enorm kleinen Spitze sich geteilt wird. Keine Frage, aber unterscheidest du zwischen Slogan und anderen Dingen? Da müsstest du jetzt sagen, was andere Dinge sind. Plakate. Auf Plakaten sind ja auch Slogans. Ja, aber es hörte sich gerade für mich so an, dass du als Slogan lässt du die 99% gelten. Ja, Also aber es. jetzt auch tatsächlich erst seit neuestem tatsächlich. Eben weil ich auch weiß, dass es einfach Quatsch wäre, dagegen anzukämpfen. Okay. Das kriegt man einfach aus den Leuten jetzt nicht mehr raus. Da waren gestern deutschlandweit 40.000 und wahrscheinlich hat jeder einmal das geschrien irgendwie von denen. Irgendwie. Naja, okay, nicht jeder. Viele sind ja nicht so die Schreihälse, sondern marschieren einfach mit. Aber es ist einfach zu sehr in den Köpfen drin, als dass du es nochmal rauskriegen würdest. Es ist ja auch, durch die Massenmedien geht das ja auch, We are the 99%. Und ich weiß es nicht. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, ob es die Süddeutsche oder FAZ war. Da war zum Beispiel genau das, was ich ja auch sage, eben, dass das faktisch eben nicht korrekt ist, wurde da auch moniert. Aber Es ist halt nun mal jetzt so, das ist halt einfach sozusagen in Anführungsstrichen das Erkennungszeichen geworden. Okay. Und dass das jetzt falsch ist, ja, für Deutschland irgendwie, dass das eben leichtsinnig einfach übertragen wurde, tja, da kann man auch nichts mehr dran ändern. Aber wie gesagt, ich denke halt eben irgendwie, man kann es eben als Slogan verwenden, aber jeder sollte eben sozusagen auch so klug sein, dass er sich hinstellen kann und anderen Leuten erklären kann, was damit gemeint ist und dass es in Deutschland zwar ein bisschen anders ist, aber trotzdem sich eben genau auf diese 99% hinzubewegt. Weil es ist ja, wenn man die Entwicklung von den letzten 20 Jahren anguckt, ist es ja so, dass allein der Mittelstand enorm geschrumpft ist. Und zwar eben nicht, dass Teile des Mittelstands nach oben aufgestiegen sind, sondern eher umgekehrt. Ja, absolut. Das völlig unstrittig. Ich hatte gerade einen Gedanken im Kopf, der jetzt gerade verschollen ist. So ein Mist. Schneiden wir raus. Ja, nö, ich glaube, das lassen wir noch drin. Das geht noch. Ein bisschen Podcaster-Alzheimer geht noch. Okay. Wie war denn Occupy Berlin für dich? Es war sehr komisch. Also, am Anfang habe ich halt gedacht, irgendwie, dass es gar nicht so viel geht, weil das Publikum ganz anders war, als ich es erwartet hätte. Und ich habe viele Leute einfach gar nicht zu den Demonstranten eingeordnet, als ich da angekommen bin. Weil man hat da ja dann doch so ein Klischeebild vielleicht irgendwie. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Autonome oder den schwarzen Block erwartet hätte. Das war mir schon klar, aber ich war im Positiven überrascht, dass es wirklich enorm gemischt war. Vor allen Dingen, was den Altersdurchschnitt anging. Und viele eben der älteren Personen habe ich erst für Touristen gehalten. Da muss man eben ja auch nochmal dazu betonen, dass ich eben nicht so lange in Berlin bin und auch nicht so oft am Alexanderplatz war und auch gar nicht wusste, wie viele Touristen da an einem Samstag unterwegs sind. Das ist schon jede Menge. Eben, genau. Und das dachte ich halt auch, okay, die und die, das sind klar Demonstranten und die anderen sind die Touristen, die sich jetzt die Demonstranten angucken. Aber tatsächlich waren das alles Demonstranten und die sind alle da mitgegangen. Und das fand ich unglaublich cool, dass das wirklich so enorm gemischt war und dass sich da auch Gewerkschaften eingereiht haben und obwohl sie es natürlich nicht durften, auch natürlich politische Bewegungen, beziehungsweise sie sollten es. Durften natürlich schon, aber die Veranstalter haben eigentlich darauf hingewiesen, dass die sich eben nicht als solche zu erkennen geben, also nicht den Linken zugehörig, nicht den der SDAJ oder wen es da alles noch gibt. Und dann war es halt so, dass ich zum Beispiel gar nicht gemerkt habe, als ich einen Teil abgespaltet habe, ich bin einfach mitgegangen und habe das gar nicht gemerkt, dass es in Richtung Reichstag geht und nicht in Richtung Brandenburger Tor, wo es eigentlich hingehen sollte. Das habe ich dann erst just in dem Moment gemerkt, als dann auf einmal es wirklich losging und die Leute dann eben wirklich auf den Reichstag losgerannt sind. Und da bin ich einfach intuitiv mitgerannt, bin aber in diesem Moment tatsächlich umgeswitcht zwischen dem Mitprotestierenden, Mitdemonstranten, habe mein Schild weggeschmissen und habe gesagt, ich bin jetzt in dem Moment bin ich wieder Blogger, ich berichte jetzt darüber. Weil ich bin gerade bei was dabei, ich bin live dabei, ich habe dann versucht, so, das Netz war unglaublich schlecht. War ja auch klar, ich meine, da waren so viele Leute, da muss man nur sich an die Republika erinnern, wenn enorm viele Internet-Nerds auf einem Platz sind und versuchen zu twittern, kriegt man halt nichts durch. Da würde ich auch nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien kommen. Und ich habe dann eben versucht, so viele Fotos und Tweets wie möglich rauszuschicken, um da wirklich live zu berichten, was da passiert. Und ja, ich habe es dann auch eben nur bis zu einem gewissen Grad dann mitverfolgt und bin dann auch persönlich relativ früh nach Hause gegangen, um dann eben auch nach außen hin zu berichten. Und ich weiß, das klingt ein bisschen eitel, aber ich glaube tatsächlich, dass mein Blogbeitrag über die versuchte Stürmung des Reichstags der allererste gewesen ist. Also und dank Milena, die mich da begleitet hat und eben Fotos gemacht hat, auch wirklich sehr gut dokumentiert wurde. Und das ist dann was, worum es mir dann auch geht, eben da tatsächlich dann eben wirklich schnell, effektiv zu berichten. Und das war mir da in dem Moment eben enorm wichtig. Was war das denn insgesamt für eine Massendynamik da gewesen mit dem Sturm auf den Bundestag? War das wirklich geplant oder war es eher spontan? Ich meine, du Ich sagtest denke gerade, mal, der. die Spitze hat es geplant. Also die Spitze hat sich ja ganz bewusst entschieden, eben nicht weiter zum Brandenburger Tor zu gehen, sondern da eben kurz davor abzubiegen und Richtung Reichstag. Und dann in dem Moment, da habe ich auch ein schönes Video bei mir im Blog, in dem Moment, wo die wirklich dann eben wirklich auf den Reichstag zustürmen. Da hat sich dann wirklich so, wie du sagst, eine Massendynamik entwickelt. Also da sind, glaube ich, auch enorm viele mitgerannt, die auch gar nicht wussten, dass sie in Anführungsstrichen eine Straftat gerade begehen. Ist das eine Straftat? Nein, ist es nicht, oder? Ich meine, die waren doch da abgesichert. Inwiefern abgesichert? Die Polizei hatte doch sowieso Absperrgitter dort stehen. Oder haben die die extra darüber getragen? Nein, aber ich sag mal so, die waren nicht darauf vorbereitet. Waren die nicht? Also das Polizeiaufgebot ganz zu Beginn war enorm gering. Und das musste ganz schnell durch Sondertruppen aufgestockt werden. Und ich denke mal per se, ja, haben eventuell damit gerechnet, aber eben auch nur mit einer Eventualität. Also das sah so aus, in dem Video zumindest ist es so rübergekommen, dass die Polizei dort schon positioniert war Ja, und das die waren sie Absperr. auch, aber eben nicht einer solchen Menge, die dafür ausgereicht hätte. Okay, Es waren ja was? wirklich im ersten Moment, glaube ich, tatsächlich 2000 Leute, die sich abgespaltet haben von der Demo. Ah, okay. Das war jetzt eine Zahl, die mich interessiert hätte. Okay. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also. Und wie gesagt, da sind auch eben viele mitgelaufen. Irgendwie, ja, ich denke, da ist für viele ist da auch einfach dann nicht nachdenken. Das ist natürlich alles aufregend und ein Adrenalinstoß und dann rennt man einfach mit oder so. Also ich glaube, das ist ja, wie gesagt, es war nicht sonderlich geplant. Also es war auch im Vorfeld verboten, Zelte mitzuführen auf der Demo. Also man war sich schon ganz klar, dass da eventuell irgendwer ein Camp aufbauen will. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dass die Zelte, die dann wirklich versucht wurden, da aufzubauen vor dem Gebäude, dass die auch erst später rangeschafft wurden. Was wäre denn im, oder anders, was ist das Schlimmste, was du da gesehen hast auf der Demo? Gab es irgendwas, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt nachhaltig nicht so positiv beeindruckt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht großen Respekt, aber ich fand, wie die Polizei sich verhalten hat, weitestgehend okay. Außer das Pfefferspray. Wir reden über Pfefferspray, also Ich finde Pfefferspray jetzt nicht so okay, glaube ich. ja, aber also ich glaube, mir wäre persönlich das Pfefferspray, ich habe auch was nicht wirklich abbekommen, aber ich stand wirklich schon nah genug dran, dass es auf jeden Fall schon meine Atemwege gereizt hat. Ich sag mal so, ich würde lieber Pfefferspray abbekommen als ein Knüppel, also. Keine Frage, nur man sprach ja von massiven Ausschreitungen in Berlin. Hast du die selber Das irgendwie sehe ich nicht gesehen? so, nein. Also ich glaube, das wird auch aufgebauscht. Okay. Also die hast du nicht Also mitbekommen. nein. Also ich meine, klar, es gibt da Ausnahmen und es ist halt so, da ist eine Bannmeile, das war nicht angemeldet, dass es dahin geht und so. Und da muss man dann eben auch sozusagen Verständnis haben, dass da irgendwie reagiert wird. Und zum Beispiel einfach, und das finde ich gut, der Platz wurde geräumt, in dem die Leute einfach weggetragen wurden. Wer sich nicht gewehrt hat, so ist zumindest meine Information, hat auch nichts abbekommen. Also eben relativ milde wurde da vorangegangen und vor allen Dingen wurden die Leute abgesetzt und es wurden nicht mal Personalien aufgenommen. Also, und die hätten da durchaus eben ganz anders vorgehen können mit Personalien aufnehmen und eventuellen Verhaftungen. Ich weiß leider allerdings nicht, wie viele Verhaftungen es gab. Also, da bin ich mir relativ sicher, dass es welche gegeben hat, klar. Und dass da auch Leute was abbekommen haben. Also zum Beispiel, was ich eben wirklich gesehen habe auch und relativ uncool fand und wo auch die Polizisten auch nicht gut reagiert haben, wenn man sie darauf aufmerksam gemacht haben, war die Presse. Zum Beispiel war ich ganz nah bei einem Kamerateam von der Deutschen Welle und die wurden einfach sozusagen wirklich in der Mitte zwischen Demonstranten und der Polizei gelassen. Und das geht nicht. Die haben nicht den Auftrag, irgendwie da gezwungenermaßen selber mit irgendwas zu stürmen oder so. Das ist Presse und die sollte in ihrer Arbeit nicht behindert werden. Weder von den Demonstranten noch von der Polizei. Hat die Polizei die Presse behindert? Ich weiß nicht, ob das zu viel gesagt ist, aber ich sag mal so, sie haben es auf jeden Fall nicht wirklich einfach gemacht. Und wenn man gerade die Sachen sieht, irgendwie, was den Leuten von Castor TV teilweise passiert ist, dann würde ich tatsächlich schon von Behinderung sprechen, ja. Also der Herr von der Deutschen Welle, der hat sich zwar aufgeregt und auch zu Recht aufgeregt, aber ob das wirklich eine Behinderung war, ich sag mal so, er hat sich unfair behandelt gefühlt und auch zu Recht, ja. Aber ob es eine Pressebehinderung war, in dem Sinne nicht, würde ich nicht sagen. Was macht die? In Bezug auf die Castor TV auf jeden Fall. Okay, was macht denn die USA gerade anders als wir in Deutschland? Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen Occupy Wall Street und Occupy Berlin? Na, ich denke, der Unterschied ist auf jeden Fall, dass es in den USA, erstmal muss man sagen, da sind die Verhältnisse ganz andere. Das ist genau das, was ich meine mit den 99% und 1%. Jammern wir Da sind aber auf. auch zum Beispiel Managergehälter. Ja, jammern wir auf hohem Niveau gerade dabei? Wir jetzt hier. Wir hier in Deutschland, jammern wir auf einem hohem Niveau? Nein, finde ich nicht. Also ich finde es immer sehr schwierig, wenn das hat sich ja das ganze Jahr so in Anführungsstrichen so angedeutet, irgendwie, dass irgendwie was kommen sollte oder es wurde von irgendwelchen Linksromantikern her herbeigewünscht, sage ich mal lieber. Irgendwie, dann war es in Ägypten und arabischer Frühling und dann haben alle gesagt, schaut mal, so geht Revolution. Ah. Und dabei wird dann total vergessen, also es wird absolut vergessen, in was für einem Regime in Ägypten gelebt wurde. Also das ist einfach peinlich, wenn Leute sagen, oh, schaut mal, die machen es richtig, das ist Revolution. Was für eine Unzufriedenheit in Ägypten herrschte und was für Zustände, das kann man nicht übertragen. Genauso ist es tatsächlich mit auch einem Land irgendwie, das uns viel, viel näher ist, wie Spanien. Ja. Da war ja auch dann schon wieder irgendwie eben als, da ist ja auch tatsächlich eben, in Anführungsstrichen, sehe ich da den Ursprung eigentlich und nicht in den USA. Eben bei wahre Demokratie jetzt oder echte Demokratie jetzt, was ja eben aus Spanien eine Bewegung war. Und da sind das auch tatsächlich immer noch andere Zustände. Also doch jammern auf hohem Niveau. Nein, das finde ich nicht. Der Punkt ist nur der, jetzt hat es ja auch geklappt. Also jetzt wurden ja auch Leute mobilisiert. Ich meine, es gab auch lange Zeit auf dem Alexanderplatz ein Camp von Leuten, die sich sympathisiert haben mit Spanien. Ja, richtig, ja. Und das wurde, glaube ich, auch erst vor 3 Wochen geräumt oder so, ne? Das konnte ich nicht nachvollziehen, weil für mich es eben auch nicht übertragbar war. Aber jetzt hat sich da eine Eigendynamik entwickelt und auch eben Sachen, die übertragbar sind, die wir auch eben als eines der europäischen Länder, denen es eben auch noch gut geht, also gerade weil es uns sogar noch recht gut geht, kann ich da verstehen, dass da eben, wenn man eben Griechenland, Spanien und das in der direkten Nähe sieht, was da alles aufgrund der Finanzkrise etc. passiert, oder meinetwegen auch eben in die USA, dass man da auf jeden Fall Sorge bekommt und Angst bekommt und Sorge und Das Angst, ist, wovor? Wovor Sorge, dass wovor Angst? solche Zustände eben Arbeitslosigkeit, steigende Und eine noch ungerechtere Umverteilung des Wohlstandes auch in Deutschland steigen wird, beziehungsweise was heißt Angst bekommt? Das ist ja auch Quatsch gesagt. Es passiert ja. Es steigt ja. Es steigt ja auch seit Jahren. Also, das ist natürlich eine Sorge, die man teilt, dass die Zustände noch nicht so sind. Es geht ja sozusagen nur darum, dass wir sozusagen sagen können, bei uns sind sie noch nicht so. Wir können zufrieden sein, weil sie noch nicht so sind. Nur warum Dass gehen sie sie aber noch so nicht so? werden könnten oder eventuell auch werden, das ist eigentlich sozusagen eben die Angst, die die Leute bewegt, würde ich sagen. Aber anscheinend ja noch nicht von genügenden. Also ich schätze jetzt mal zusammen, mit allen Städten, das war nicht so viel in Summe. Also wenn ich jetzt Düsseldorf, Dortmund, Köln und Berlin noch zusammennehme und Frankfurt, das ist relativ überschaubar, würde ich jetzt mal sagen. Ich behaupte sogar, um das mal ganz zu polarisieren, das waren viele linke Jammerlappen, die halt arbeitslos sind, die sich gedacht haben, oh, in dem Windschatten kann ich mich jetzt super reinhängen. Glaube ich persönlich nicht, eben wie gesagt, deswegen auch, ist eine Sorge, die ich auch im Vorfeld geteilt habe, aber deswegen eben auch, was ich eben erzählt habe, es war wirklich ein sehr, sehr gemischtes Ja, Publikum. darauf wollte ich nochmal hinaus. Das war genau der Punkt, warum ich da jetzt so Und polarisiert das habe. ist natürlich das Tolle in Anführungsstrichen. Und ich meine, du musst mal gucken, es waren 40.000 jetzt in Deutschland laut Attac insgesamt. Und das finde ich eine beachtliche Summe. Also ich bin jetzt nicht da wirklich informiert, aber lass mal irgendwelche Anti-Atomkraft-Märsche nehmen oder so. Also wie viele gehen denn auf die Straße? Absolut. Also man muss ganz klar sagen, wenn ich da nur eben mal aus Dortmund minimal berichten darf, es ist so, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen, also es waren knapp 500, jeder Couleur sich dort auf die Straße dann auch bewegen. Weil man kennt Deutschland, die sind relativ demonstrationsfaul. Nur was man da angetroffen hat, war auch sowohl jede Nationalität als auch jedes politische Genre. Und um da den Brückenschlag zu haben, du hast mir gerade in der Pre-Show, wenn man sie mal so nennen darf, gesagt, da war auch rechtes Publikum vertreten in Berlin. Ich muss es relativieren. Also ich bin ziemlich der Meinung, es war ein junger Typ im Anzug, der mir sehr bekannt vorkam und ich war mir hundertprozentig sicher, den kennst du aus irgendwelchen NPD-Kreisen. Ja, Also okay. nicht, dass ich mich da bewegen würde, sondern eben aufgrund Aha, von so ist das. Aha. sondern von Fotos und Berichterstattungen. Er kam mir sehr bekannt vor und ich habe ihn gleich in die Ecke komischerweise gestellt. Und als er dann im Vorbeigehen noch einen Spruch über Ausländer gemacht hat, war mir klar, alles klar, du irrst dich nicht. Ich wollte auch unbedingt feststellen, wer der junge Herr war, habe ihn aber leider nicht wiedergefunden in irgendwelchen Parteibildern. So gesehen muss ich mich einfach auf meinen, ja, ich würde es ja nicht mal Bauchgefühl nennen, aber ich meine, und selbst wenn er nicht von der NPD war, er hat auf jeden Fall ausländerfeindliche Sprüche gebracht. Also so gesehen, es war rechtes Publikum da, Punkt. Okay. Es war natürlich auch wahrscheinlich überwiegend linkes Publikum da. Wie links war das Publikum denn? Also der autonome Block fehlte meiner Meinung nach. Es war enorm wenig vermummtes und Publikum da und ich würde das gar nicht so sagen, dass also ich würde tatsächlich sagen, dass auch enorm viele aus der bürgerlichen Mitte da waren. Also Wie viele Maskierte waren denn da? ich habe sehr wenig gesehen. Also ich habe, glaube ich, auch tatsächlich nur zwei Leute mit Anonymous-Maske gesehen. Also oder lass es drei sein. Okay. Und ich bin ja auch, wie gesagt, eher eben teilweise eben so ein bisschen berichtend mitmarschiert. Ich bin also auch manchmal stehen geblieben, habe mir die Leute angeguckt, um ein paar Impressionen zu sammeln oder auch teilweise selber Fotos zu machen. Bin also nicht immer in derselben Ecke gewesen, sozusagen die ganze Zeit. Wie war denn die Stimmung generell? War die Stimmung mehr, wie soll ich es sagen, traurig gedeckt oder war die Stimmung mehr aufbrechend freudig für die Zukunft? Ja, ich glaube, Zweiteres trifft eher auf jeden Fall als Ersteres. Also es war natürlich sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, es war sehr gemischt und dann hatte man da seine Blöcke, dann waren da auch Leute mit Gitarre, die dann irgendwie Tonsteine-Scherben-Songs gespielt haben. Und dann waren da aber auch irgendwelche älteren Damen, die denen schon mein Plakat, auf denen stand, man hat mir gesagt, es gäbe Kuchen, zu albern fanden und so ein bisschen das verhohnepiepelnd wahrgenommen haben, was ja gar nicht so gemeint ist. Also es war enorm gemischt. Also da kann man echt nicht sagen, da waren enorm viele Linke oder Berufsdemonstranten, was ein ganz schlimmes Wort ist. Das ist auch sehr schön. Das sind dann die, die immer mit allem unzufrieden sind. Genau, oder Wutbürger. Wutbürger ist auch ganz schön. Das solltest du nicht sagen, wenn ich gerade trinke. Das ist natürlich echt ungünstig. Ach, jetzt habe ich mir natürlich herbe verschluckt. Ja, also Wutbürger finde ich ein ganz, ganz schlimmes Wort. Und vor allen Dingen habe ich mich geärgert. Ich habe ja gestern noch einen Post bei mir online gestellt, warum ich demonstrieren gehe. Und das ist eben nicht wegen Anonymous und auch nicht wegen echte Demokratie jetzt, bei dem, was ich jetzt mittlerweile über die gelesen habe, wahrscheinlich noch weniger. Ja, die sind richtig gut drauf. Also da haben wir ja auch, ja, die sind einfach die Besten. Also da bin ich schon fast sprachlos eigentlich. Und sondern eben wegen mir selbst. Und ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich glaube, mein letzter Satz war in diesem Post irgendwie, weil mich das alles aufregt. Okay, Und das. das ist ja natürlich so in Anführungsstrichen so wutbürgermäßig. Und das ist natürlich, in dieses Klischee will ich nicht reingesteckt werden. Und ich denke halt eben, es sind Themen, die wirklich jeden angehen. Und da muss man auch gar nicht mal den Kapitalismus nehmen, da muss man ja auch einfach nur gucken, wie vehement immer mehr Freiheiten eingeschränkt werden und immer mehr nach Vorratsdatenspeicherung oder eine Sache wie der Bundestrojaner eben. Das sind wirklich einfach, da müsste der Aufschrei im Volk, gerade beim Bundestrojaner, müsste viel, viel größer Ja, den Bundestrojaner, den verpodcaste ich, sobald wir durch sind, habe sein. ich einen Podcast-Termin zum Bundestrojaner. Das, also für mich, ich meine, das Thema ist ja alt. Bundestrojaner ist ja eigentlich ein super altes Thema. Dachte Du ich. meinst jetzt einfach bezogen auf das Urteil von Ja, damals schon. genau. Da dachte ich eigentlich, wir wären fertig mit dem Thema, aber nö. Also es ist so absurd. Einiges ist schon fast ein Treppenwitz, muss ich mal sagen. Ja, aber es ist traurig, wenn man das nur noch versuchen kann, mit Humor zu nehmen. Also, Ja, aber die ich meine, es meisten. ist auch klar. Ich meine, ich finde da auch eben das ein bisschen albern. Ich habe dann auch relativ schnell in meinem Blog gepostet, wie man den Bundestrojaner bei sich erkennt. Und ich finde das dann interessant, wie viele dann als Kommentar schreiben, puh, ich habe ihn nicht. Ich meine, was denken die Leute, wer sie sind? Also, so ist es ja nun auch nicht, dass du nur, weil du irgendwie regierungskritische Meinungen hast Nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. oder linkspolitisch bist, dass du dann gleich den Bundestrojaner auf deinem Rechner hast. Nein, natürlich Also nicht. da wird dann natürlich auch von der Seite dann irgendwie wieder, ist da eine Wahrnehmung irgendwie, die ein bisschen hysterisch ist. Aber was nicht hysterisch sein darf, ist, dass hier gegen die Verfassung verstoßen wird. Und da ist jegliche Hysterie angebracht. Also, und ich bin der Meinung, da muss jemand seinen Hut für ziehen. Das ist einfach ein Unding. Und vor allen Dingen, wenn man sich guckt, wann er eingesetzt wurde für Online-Apotheken. Oha. Also, und dieser ganze Quatsch irgendwie dann irgendwie, vor allen Dingen ist ja auch immer das Argument dann der Terrorismus, der Terrorismus, der Terrorismus. Ich glaube, war da überhaupt ein terroristischer Fall bei? Nein, natürlich nicht, weil das ist ja auch völlig absurd. Zur Terrorismusbekämpfung Kameras aufzustellen, beziehungsweise der Bundestrojaner einzusetzen, das ist ja völlig absurd. Ich meine, wenn das funktionieren würde, ich meine, Terror ist ja nichts so Greifbares und Begreifbares, als dass man sagen kann, wir können das irgendwie präventiv behandeln. Das geht nicht. Terror ist eine Meinung, ein Bekenntnis. Naja, so würde ich das nicht sagen. Ich würde schon so sagen, also das ist ein Bekenntnis zum verfassungsfeindlichen Handeln, wo man Menschen mit schaden möchte. Das ist das Bekenntnis. Deswegen bin ich Terrorist. Und ich werde mich doch so organisieren als Terrorist, dass ich Naja, nicht. aber das ist ja das Problem. Sobald du eben versuchst, dich zu organisieren, in dem Moment machst du dich ja theoretisch überwachbar. Ja, eben ja nicht. Also ich würde mich ja als Tourist nicht so organisieren, dass ich mich dann online an Orten aufhalten würde, wo überall Kameras sind. Ich würde als Tourist mich auf abgelegenen Parkplätzen treffen. Okay, du scheinst dir öfter Gedanken drüber zu machen. Nein, ich glaube nicht, also ich denke, in der heutigen Zeit ist es gar nicht anders möglich, als auch diverse konspirative Sachen irgendwie online zu besprechen oder so. Und da geht es ja auch dann eben, in Anführungsstrichen, dafür ist ja auch das Programm eben gerade das, was wir machen, über Skype uns unterhalten. Dafür ist das Programm ja auch gedacht, sowas eben mit zu Absolut. Nur dokumentieren. welcher gute Terrorist, ja, also so der Terrorist von Welt sozusagen, nutzt denn bitte Skype oder Entschuldigung, andere? ich mag erstmal nicht, dass du sagst, welcher gute Terrorist. Ja, aber Das Gut und Terrorist passt für mich nicht zusammen. ich habe ihn versucht zu relativieren, indem ich sagte, der Terrorist von Welt. Klingt auch noch sehr euphemistisch. Ja, Du, absolut. ich habe da auch keine Ahnung, aber es ist nun mal so, die haben auch Handys. Wenn die so Also doof sind, die zu da rede benutzen. ich, und die haben auch sicherlich Internet. Also und wie das wirklich organisiert wird. Ich meine, da gab es ja auch den Skandal damals mit dem Piratenpad oder so. Ja, richtig. Das ist auch was, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber es ist ja, mir geht es ja auch eher darum, dass eben da eine gewisse Augenwischerei besteht, indem man sagt, wir machen das, weil wir wissen sonst nicht, wie können wir den Terrorismus bekämpfen. Naja, so jedenfalls nicht. So, und dann bauen sie ein Programm, das wirklich jeden Programmierer irgendwie die Tränen in die Augen steigen lässt vor Lachen. Irgendwie, was wirklich peinlich ist, wo ein fester Code C3PO R2D2 POI übergeben wird. Po? Wo man echt nur denkt, irgendwie, die wollen mich doch gerade verarschen, jetzt machen sie da noch Star Wars-Referenzen rein. Also, und eben setzen das wirklich verfassungswidrig ein. Und ich meine, das ist ja in Anführungsstrichen das Schöne. Theoretisch leben wir in einem Rechtsstaat und wir haben Grundrechte. Und die sollen eben nicht weiter beschnitten werden. Und da gehört Vorratsdatenspeicherung dazu, zu den Beschneidungen. Und da gehört auch eben so ein Bundestrojaner dazu. Und das ist wirklich ein Ding, wo eben, ich finde, da ist Hysterie total angebracht. Wenn man sich klar macht, was da eben gerade stattfindet. Eben, wenn da ein Bundestrojaner enttarnt wird, der so peinlich aufgebaut ist. Vor allen Dingen muss man sich ja auch klar machen, was für ein Geld dafür ausgegeben wurde. Ich habe gelesen irgendwie, dass es sich um Millionenbeträge handelt. Ja, Für ein kannst du von Programm, ausgehen. das wahrscheinlich ein Informatikstudent dir für ein paar hundert Euro geschrieben hätte. Ja, das ohne Frage. Also, ich muss es noch einmal kurz aufgreifen, weil das ja wirklich so absurd ist. Ich habe gerade extra mal nachgeschaut. Am 29.03.2007 wurde eine Chaos-Radio-Sendung veröffentlicht zum Thema Bundestrojaner. Und auch da wurde schon darüber, also bis ins letzte Detail, philosophiert und gesprochen. Da gab es aber noch meiner Meinung nach nicht den Gerichtsbeschluss, soweit ich weiß. Den gab es da noch nicht zu der Zeit. Seit dem Gerichtsbeschluss hat man nie wieder etwas groß gehört. Also es ist kein mediales Thema gewesen. Erst jetzt wieder. Und das finde ich ein bisschen schade und da muss ich ehrlich sagen, das prangere ich irgendwo an. Na, ich meine, Das. ich will mich da ja nicht in Anführungsstrichen wichtiger machen, als ich bin. Also ich meine, so viele Leser habe ich jetzt nun auch wieder nicht. Aber das ist ja auch der Punkt, in Anführungsstrichen, warum ich blogge. Also zum Beispiel damals eben die Spanische Revolution, die ich auch übrigens nicht Revolution nennen würde. Aber das war ja dann eben der Ausdruck, der sich dafür etabliert hat. Dass da eben Massenmedien teilweise ihren Dienst meiner Meinung nach nicht erfüllen. Absolut. Und das hat man auch eigentlich wieder in Bezug auf gestern relativ gesehen. Also das hätte durchaus noch größer sein sollen in den Medien. Wobei ich da eigentlich noch relativ zufrieden bin, eigentlich mit den Berichten. Ironischerweise Ist ja gerade der Spiegel, den ich ja gar nicht so schlimm finde wie viele andere im Netz, hatte da ja eigentlich die schlimmste Headline mit 99% bleiben zu Hause. Wie fandest du die Headline so aus deiner Sicht jetzt persönlich? Ich fand die einfach beleidigend. Ja. Also, weil, wie ich eben schon gesagt habe, also klar, auf Prozentzahlen bezogen ist das enorm wenig, was da gestern unterwegs war. Das ist aber für Stadtdemonstrationen enorm viel war, dass da wirklich in Anführungsstrichen irgendwie schon was losgetreten wurde. Darüber gilt es zu berichten. Nicht darüber zu berichten, ja, aber schaut mal, wir sind 80 Millionen in Deutschland, es waren 40.000 unterwegs. Also das ist Quark. Das ist Quark. Und Ist das unverschämter Journalismus? Ist das unverschämt? so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich meine, da muss man sich auch ganz klar sein, dass Journalismus auch immer meinungsgeprägt ist. Ich suche das richtige Wort jetzt gerade. Teilweise auch redaktionell geprägt. Also dass die auch sicherlich irgendwelche Vorgaben haben in der groben Ausrichtung. Wie wär's mit Staatstreue, Regimetreue? Nein, das würde Nein. ich nicht so sagen. Okay. Also, nee, das sehe ich jetzt wiederum nicht so, aber weil wenn das so wäre, dann wäre ja sozusagen jede Headline so gewesen wie im Spiegel. Nee, ich Also wollte nur ich meine, polarisieren. ironischerweise ist ja beinahe, obwohl ich muss mal kurz nachgucken, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ironischerweise ist ja sogar die Bild-Schlagzeile wohlwollender gewesen als die vom Spiegel. Das kann ich nicht Die sagen, war ich zwar habe. sexistisch, weil ich glaube, die ging ungefähr so irgendwie, so sexy waren die Occupy-Proteste und dann irgendwelche barbusigen Ladies, die da fu zufällig fotografiert wurden. Also genau, hier so war es. Die nackte Wut auf die Banken und Okay. das dann eben demonstriert mit irgendwelchen Nackedei-Bildern. Ist halt Bild, ne? Ja, eben, aber es ist halt, also da finde ich tatsächlich irgendwie 99% blieben zu Hause. Schon irgendwie was ganz anderes. Und irgendwie die Süddeutsche hatte eben auch Bürger, lasst das Glotzen sein. Das ist ja sogar ein Imperativ. Das ist ja sogar irgendwie von wegen irgendwie, liebe Leser, geht mit. Lasst das Glotzen sein. Ja, okay. Ja. Und nee, also ich glaube, man kann da schon sagen, die Berichterstattung war schon eigentlich sehr okay und sehr ausgewogen. Und für mich gehört es auch immer dazu, auch verschiedene Meinungen zuzulassen. Also es ist ja auch vollkommen korrekt, dass Leute auch sagen, passt auf, das und das gefällt mir daran nicht. Und deswegen gehe ich nicht mit dahin. Und deswegen solltest du auch nicht mit dahin gehen. Das finde ich vollkommen legitim, wenn das Leute berichten. Weswegen sollte man da nicht hingehen? Ich denke, was zum Beispiel problematisch sein könnte, ist, dass sich da Leute eben wie zum Beispiel die Zeitgeistbewegung rumtreiben. Also von denen halte ich wirklich gar nichts. Ist Zeitgeist Bewegung? Die musst du näher definieren. Also für mich ist das bestimmt noch mal was anderes, als es für dich ist, glaube ich. Für mich sind es Verschwörungstheoretiker, die ungefähr zwei Schippen zu viel Verschwörung auf die ganzen Theorien draufpacken. Okay, was wären zwei Schippen zu viel? Also bei mir ist es so, ich habe es, glaube ich, gestern oder so getweetet, dass ich die absolute Unverschämtheit wieder gefunden habe in einem Forum. Und zwar beschäftigt sich dieses Forum damit, dass Mini-Atombomben unter dem World Trade Center gewesen sind und die damit das halt hochgejagt haben. Ja, sowas ist Zeitgeist Okay, sozusagen. dann sind wir doch da absolut richtig, ja. Okay. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob diese Behauptung von denen ist, aber in die Richtung würde es auf jeden Fall gehen bei Ja, denen. okay, ja. Die waren mit dabei? Ja, es gab da Leute, die hatten T-Shirts eben, wo Zeitgeist drauf stand und auch Plakate, Slogans, die eben eindeutig denen zuzuordnen waren, ja. Das ist aber schon leicht faschistoides Publikum auch meistens. Also ich will jetzt Die nicht da alle, Zeitgeist-Leute ja. sind tatsächlich auch in die, also ich weiß nicht, ich Ich habe mich mit denen nicht so beschäftigt, weil ich eben ganz schnell für mich beschlossen habe, dass die mir gar nicht gefallen. In welchen politischen Sektor ich die einordnen kann, ist mir gar nicht bewusst. Ja, also für mich, die aus der Zeitgeistbewegung sind ganz klar Antisemiten, ganz klar. Auch Achso, die sind bekennende. echt auch so, die haben wahrscheinlich auch dann so Ja, klar. Zionismus-Theorien. Ja, Okay. klar. Die haben die ja und die sind ja der Meinung, dass das Geld halt von den Juden gehortet wird und dass die Juden halt das Geld erfunden haben, um uns alle zu versklaven. Ja. Das ist deren Siehst du, und da haben wir Konzeption. doch einen sehr guten Grund, wenn solche Leute mitmarschieren, warum man selber nicht mitmarschieren will. Aber warum marschieren die wohl mit? Es ist ja auch antikapitalistisch, nur dass deren Antikapitalismus antisemitisch geprägt ist. Aber dürften die dann in deiner Staatstheorie, wenn ich sie so nennen darf, nicht mitmarschieren? Nein, natürlich dürfen sie. Also ich meine, das ist ja in Anführungsstrichen das große Problem, was die Occupy-Bewegung hat, dass es sich an alle richten soll. Und deswegen ist es schwer greifbar. Und ich glaube, du kannst mit den Leuten da stehen und ihr könnt euch einig sein, dass eine soziale Ungerechtigkeit herrscht. So, und dann haben wir aber das Problem eben, dass man nicht weiß, was können wir dagegen tun? Und da seid ihr sicherlich anderer Meinung auch. Du wärst einer ganz anderen Meinung, was man gegen die soziale Ungerechtigkeit tun kann, als die von Zeitgeist. Absolut. Und das ist natürlich das Problem, was diese Bewegung hat, dass auch vielen da eben tatsächlich dann eben der konstruktive Vorschlag fehlt. Für mich persönlich reicht es aber tatsächlich erstmal vorerst zu signalisieren, dass was getan werden muss. Das ist das, was diese Occupy-Bewegung für mich ausmacht, Was dass muss denn man getan werden? einfach nach oben hin, wobei ich eben schon solche Ausdrücke wie nach oben hin absolut nicht mag, oder meinetwegen auch eigentlich in alle Richtungen hin signalisiert, Leute, guckt, hier läuft was falsch, es muss was getan werden. Packen wir das Problem an und reden drüber. Was ist das Wie, Problem und was was, getan werden ja? muss, das ist erst viel weiter hinten. Okay, aber Und was ist. deswegen kannst du auch eigentlich mit den Leuten zusammenstehen, weil da hast du eine Meinung, dass was getan werden muss und dass sich was ändern muss. Klar, nur wenn es sich dann geändert hat, gehen die Meinungen natürlich massivst auseinander. Richtig. Wenn überhaupt deine Meinung ist von dem, was bei Ja, denen aber geändert ist. eben, mir ist es immer noch lieber, da zu stehen und und gemeinsam zu signalisieren, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergeht, als zu Hause zu sitzen und einfach es eben weitergehen zu lassen. Keine Frage, da herrscht völlige Zustimmung und Das ist völlige eben auch das, Einigkeit. was die Leute verbindet. Dass wir da ein ganz, ganz großes Problem haben, das sieht man ja auch eben in der Wahrnehmung, auch im Netz irgendwie dass Leute einfach auch nicht verstehen. Wogegen seid ihr denn bitte? Was wollt, oder noch viel triftigere Frage, was wollt ihr denn bitte? Dass es gar nicht sozusagen in Anführungsstrichen ums Wollen geht, sondern wirklich einfach nur um die Signalwirkung, dass was getan werden muss. Das ist vielen dann einfach nicht klar, dass das wirklich auch in Anführungsstrichen ausreicht als Bewegungsgrund. Was muss denn getan werden? Also ich glaube, wenn ich das wüsste, ja, gute Frage, was würde ich dann machen? Würde ich dann in die Politik gehen? Bist du ja schon, du bist ja politischer Blogger. Nein, ich bin kein Politiker. Also ich finde es auch immer sehr erstaunlich, wenn mich meine Leser versuchen, irgendeiner Partei oder einem politischen Spektrum zuzuordnen. Aufgrund dessen, weil ich das selber gar nicht, weil es mir gar nicht selber so leicht fällt, das zu machen, ist das gar nicht, ist das gar nicht mein Ding. Also ich würde vielleicht, ja, also klar, politischer Blogger bin ich, aber das heißt ja nicht, dass ich Politiker bin. Aber du hast ja eine gewisse politische Vorstellung. Ich habe eine Vorstellung von einem sozialen Miteinander, glaube ich, würde ich eher Wenn nächste Woche Sonntag Bundestagswahl wäre, was würde Daniel Decker ankreuzen? Ich dachte, wir haben hier geheime Wahlen im Land. Weiß nicht. Sind die wirklich so geheim? Oder anders, eine Wahlempfehlung. Eine Wahlempfehlung kannst du ja abgeben. Eine Wahlempfehlung würde ich sowieso erstmal gar nicht abgeben. Also das würde mir vollkommen widerstreben, Mist, ich dachte, du hast weil geklappt. mir ist lieber ein CDU-Wähler ist mir lieber, wo ich schon jetzt sage, eben, dass ich zum Beispiel keine Wahlempfehlung für die CDU abgeben würde. Aber ein CDU-Wähler, der mir aus voller Inbrunst sagen kann, deswegen wähle ich CDU und deswegen finde ich das gut, der ist mir lieber als jemand, der wählen geht, weil ich jetzt zum Beispiel oder irgendwer gesagt hat, wähl mal die und die. Weil dann geht es uns besser. Okay, aber eine Anregung zum Wählen, also was jetzt wählenswert Das ist wäre. doch dasselbe. Das ist doch absolut dasselbe. Das hat nicht geklappt. Ich versuch's nochmal Ich anders. bin der Meinung, und da wären wir jetzt vielleicht, würden das jetzt viele auslegen, dass das ein Statement für die Piraten wäre, weil ich einen derer Plakatsprüche aufgreife. Meine Meinung ist, informier dich. Informier dich, guck, was dir liegt, welche Themen dich ansprechen, welche Partei dich vertritt und wähl die. Und das wäre meine Empfehlung. Meine Empfehlung ist einfach, informier dich. Und was dabei rauskommt, I don't know. Aber ich würde nie hingehen und sagen, wähl die Piraten, wähl die Linke oder wähl die Grünen oder die SPD oder die CDU. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, wähl nicht die NPD. Okay, warum ist die NPD nicht wählbar? Die NPD ist nicht wählbar, weil ihre Politik menschenverachtend ist. Okay, das trifft aber jetzt auch auf andere Parteien noch zu. Also die FDP ist mindestens nicht minder menschenverachtend. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die FDP habe ich auch eben ausgelassen. Ach so, ja, stimmt. Richtig. ja, aber es ist halt eine intolerante Partei, die Wer, die FDP oder die NPD? die NPD, meinte ich jetzt ausnahmsweise. Okay. Es ist eine intolerante Partei, die eben ja, vor allen Dingen unter der Oberfläche viel faschistoider ist, als sie uns glauben machen will. Auch da könnte ich jetzt nochmal fragen, die FDP oder die NPD, aber meinst du, die sind noch faschistoider, als die uns glauben machen wollen? Entschuldigung, ich habe das, glaube ich, falsch ausgedrückt. Sie sind noch faschistoider, als es an der Oberfläche scheint. Ah, okay. Nee, denn dann Weil habe ich es nur sie falsch verstanden. versuchen sich ja gerade öffentlich eher als gut bürgerliche Mitte zu geben und gestriegelt und Anzugträger und Familienvater und Selbstständige und was weiß ich was. Und aber wenn man da einfach dann unter die Oberfläche guckt und in die Jugendorganisation und etc., das ist einfach, ja, also das hat nichts mit einem demokratischen politischen Prozess zu tun. Also Gehören die verboten? ich tue mich da sehr schwer. Also ich finde Verbote enorm schwierig und ich möchte auch nicht in der Lage sein, das zu beurteilen zu müssen, ob die NPD verboten gehört oder nicht. Aber ich denke halt, wenn man anfängt zu verbieten, dann ist das halt eben nur der Anfang. Was kommt danach, wenn so der Anfang Das ist? ist die, ja, das ist ja die Frage. Also ich denke mal sozusagen, wenn man auf dem rechten Spektrum anfängt zu verbieten, dann wird dann eben auf dem linken Spektrum, auf der gegenüberliegenden Seite auch sicherlich das erste Verbot leichter durchzusetzen sein. Aber ist das Hardcore-linke Spektrum nicht mindestens genauso faschistoid wie das Hardcore-rechte? Ob es das ist, Ob es das ist, ja. mich weder im einen noch im anderen bewege, kann ich das wirklich schlecht beurteilen, aber ich sag mal so, es gibt garantiert im Hardcore-linken Spektrum sicherlich, also nicht faschistoide, da sind wir uns einig, aber sicherlich genauso staatsfeindliche oder idiotische Bewegungen wie auch bei den Rechten. Wenn Daniel Decker gefragt werden würde von einem Linken, auch von einem extrem Linken, ob er mitgeht zu einer Demo, was sagst du ihm dann? Das käme auf das Thema an. Okay, also Das würde, käme auch, ja, okay. wie die Demo initiiert ist. Also ich hatte gestern zum Beispiel ich weiß nicht, ob es wirklich die Veranstalter waren, aber die Eröffnungsrede gehalten haben, da konnte ich kein einziges Mal applaudieren. Warum? Also war die Frage jetzt, warum nicht? Ja, warum? Ja, warum konntest du nicht applaudieren? Weil eine linke Revoluzzer-Romantik da aufgetragen wurde, die nur triefte. Was ist linke Revoluzzer-Romantik? Ja, sich dahinzustellen und wir brauchen eine Revolution zu sagen. Also das ist halt irgendwie erfrischend naiv. Aber wenn wir zurückkommen zum Anfang, du magst doch einfache Slogans. Ja, aber sie müssen auch gut sein. Und diese Slogans, das hat es ja in Anführungsstrichen schon bewiesen, die klappen doch in Deutschland schon seit 100 Jahren nicht. Oder was weiß ich, wie lange diese Slogans schon rumschwirren. Okay. Das sind dieselben Leute, die mit dem Shit-T-Shirt rumlaufen, halt, finde ich. Was ist an Shea-T-Shirts falsch? Naja, so geil war Shea nun auch wieder nicht. Warte, ich mach den mal eben kurz in die Shownote, weil den finde ich echt extrem lustig. So, habe ich mal eingehackt. Was hast du gegen Shea-Shirts? Shea-Shirts. Ich habe gar nichts dagegen. Ich finde, man kann die auch durchaus tragen und das ist ja natürlich auch ein Bild, das einen Symbolcharakter hat. Aber mir ist es tatsächlich auch schon passiert, dass Leute das als getragen haben und wirklich einfach dachten, das wäre ein Rage Against the Machine Merchandise-Artikel. Es ist ja schon so, dass man nicht vergessen darf, dass das eben auch keine friedliche Revolution war, die er geführt hat. Aber welche friedliche Revolution fällt dir gerade spontan ein, die von bleibender Indien. Wirkung war? Okay, außer Also Gandhi. Mahatma Gandhi, Indien wäre durchaus ist eine Revolution, die friedlich, weitestgehend Ah, oder okay. ausschließlich, ich weiß es gar nicht so genau, aber ja. Aber nur weil Gandhi ein CIA-Spitzel gewesen ist. Das hast du von Zeitgeist, Ja, oder? richtig. Richtig, richtig. Richtig. Richtig. Das glauben die wirklich. Nochmal zurück zu Shea. Ich bin seit neuestem wieder bei H&M. Ja, das ist ja klar, es ist natürlich ein Konsumprodukt geworden. Ist Shea Popkultur? Shea ist Popkultur, auf jeden Fall. Warum bekennen sich denn so viele zu dieser Popkultur und Occupy ihn aber nicht? Warum sind die nicht mit dabei? Ich weiß gar nicht, ob diejenigen, die Shea-T-Shirts tragen, nicht dabei sind. Nee, ich Ich glaube habe jetzt nicht. gestern keine gesehen, aber. Nee, ich glaube irgendwie nicht. Also ich glaube, dass der typische H&M-Konsument, wenn es ihn gibt, ich glaube, der geht jetzt nicht wirklich Occupy ein. Ich glaube nicht. Ich sag mal so, irgendwann in. Oder vielleicht müssen wir ja gar nicht warten. Ich kenne mich da nicht so aus, irgendwie im Klamottenmarkt, aber du wirst auch relativ bald deine Guy Fawkes-T-Shirts bei H&M kriegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir gerade auch nicht Und vorstellen. wieso? Es ist doch eine eingetragene Bildmarke von Warner. Ist richtig, aber ich will mir das gerade nicht vorstellen, wie es die bei H&M gibt. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das habe ich mir bei den Ramones auch schon gedacht, als es die dann Ja, bei genau. H&M Zum gab. Beispiel, Ja, nimm das Beispiel Ramones-T-Shirts. Hast du auch bei H&M bekommen? richtig. Das habe ich mir da auch gedacht, das kann ich. Aber da waren die falschen Ramones übrigens drauf. Das war auch ganz lustig. Wie die Ja, da falschen. waren halt die Namen der Ramones, die da drauf waren, die entsprachen nicht der Originalnamen. Es gibt ja auch mehrere Besetzungen. Ja, das ist richtig, aber keines von denen, die da drauf standen, war jemals Mitglied gewesen. Ach, echt? Ja, also ich kann mich jetzt an keinen Michael Ramone erinnern. An den erinnere ich mich persönlich jetzt nicht. Michael Ramone, war das nicht. Nein. Ich bin da jetzt auch überfragt, Michael Ramone. Wieso, Johnny, Tommy und wie sie alle hießen, aber Michael auf keinen Fall. Diddy, Joey. Ja, genau, Diddy, Joey, aber nichts mit Michael Ramone. Ja, ich glaube, an Michael Ramone kann ich mich auch nicht erinnern. Aber es gab ja sehr viele, gerade am Schlagzeug, glaube ich, gab es sehr viele Gast-Ramones. Also Gastromons. da darf man auch sich nicht irren. Es gibt da mehr, als man denkt. Okay. Jetzt wollte ich mich gerade da so, aber ich sehe gerade. Nee, ist es nicht. Nein, es gab keinen. Nein, den gab es nicht. Ich habe den jetzt gerade hier mal ergoogelt. Nein, es gab keinen. Michael. Zumindest keinen bei den Ramones. Es gibt einen Michael Ramone, aber der hat nicht bei den Ramones gespielt. Auch nicht am Schlagzeug. Okay. Jetzt habe ich gerade das Fenster geschlossen, was ich haben wollte. Das ist natürlich ganz clever gewesen. Ich wollte nämlich, nachdem der von der Popkultur Shea, so, da ist es wieder. Dein Blog heißt der, wenn ich das einmal verlesen darf, das Blog für Liebe, Kultur und Revolution in Zeiten der Lethargie. Haben wir gerade die Zeit der Lethargie? Und wenn ja, was macht dich lethargisch? Ach, das Liturgie ist eigentlich eher entstanden als Gegenteil von Revolution sozusagen. Ich habe ein gegenteiliges. Also Revolution heißt auch gar nicht Revolution im Sinne von Politik bei mir gezwungenermaßen. Revolution heißt einfach in Anführungsstrichen in Bewegung sein in meinem Blog. Das können auch technische Revolutionen sein, das können wissenschaftliche Revolutionen sein. Und Lethargie ist sozusagen eigentlich einfach dagegen gestellt als Extrembeispiel, genauso wie ich eben das Wort Revolution sehr euphemistisch da einsetze, was ich komischerweise im politischen Kontext nicht mag, aber selber persönlich eben relativ häufig dann mache in meinem Blog, ist es halt eben was, was ich eben überspitzt sage und genauso auf der anderen Seite eben Lethargie ist dann eben das absolut krasse Gegenteil und eben total überspitzt gesagt. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass in dem Buch Die Abschaffung der Arten von Dietmar Dat, was ich ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich meinen Blog gegründet habe, gelesen habe, wo es auch um revolutionäre Themen geht und es eben auch ein Zeitalter der Nichtrevolution gab, dass es eben als in dem Buch als Zeitalter der Langeweile bezeichnet wurde. Also da haben anscheinend Dietmar Dat und ich einen ähnlichen Gedankensprung gehabt, was das Gegenteil von Revolution sein könnte. Wenn du sagst, dass Proteste keine Revolution sind, dann ist das mit Sicherheit richtig. Aber ein guter Protest leitet doch auf lange Sicht eine Revolution ein, oder? Ich würde eher sagen, eine gute Bewegung leitet auf lange Sicht eine Revolution ein. Und es muss ja auch gar nicht gut sein. Also ich meine, es gibt ja auch, guck dir den Iran an. Der Iran ist auch aus einer Revolution entstanden. Der Neue. Der Neue. Das ist aber jetzt nicht Also, gut. ja, eben. Also eine Revolution ist nicht zwingend positiv. Das muss man sich auch klar machen. Also theoretisch auch Militärputsche in Südamerika, das sind ja auch theoretisch sozusagen Revolutionen. Also das Wort selber ist ja nicht automatisch positiv besetzt. Ist es nicht? Ich finde nicht, nein. Wenn man von Revolution spricht und von Revolution hört, verbindet man damit aber kein unangenehmes Schaudern. Das kommt vielleicht darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst. Ich Ich meine, brauche man eine könnte ja auch Idee. sagen, sozusagen, dass Revolution das Gegenteil von Konservatismus ist. Weil Konservatismus heißt ja irgendwas bewahren. Ja. Und eine Revolution ist ja nicht dafür da, irgendwas zu bewahren. Das mit Und ich denke, Sicherheit wenn du nicht. Konservative fragen würdest, ob eine Revolution ein positiv belegtes Wort wäre, ich glaube, die würden ganz anders antworten. Aber wäre für uns in Deutschland Revolution, also jetzt für uns als deutsche Bürger, nicht eher positiv von der Bedeutung her? Meinst du, ein deutscher Bürger hätte mit dem Wort Revolution ein unangenehmes Schaudern? Das ist eine gute Frage. Auf die Allgemeinheit kann ich das natürlich nicht beantworten, aber ich denke aber nicht, dass die Mehrheit das als zwingend positives Wort sieht. Hast du als Blogger vielleicht eine zu intellektuelle Sicht auf die Welt manchmal? Ich weiß nicht, ob das was mit als Blogger zu tun hat. Ja, aber das ist ja das, was du in die Welt, in die Welt hinausträgst und an die Bürger halt rantreten lässt. Ich weiß nicht, an die Bürger rantreten. Ich meine, da darf man sich auch nichts vormachen. Also ich habe da irgendwie, wenn es gut läuft, irgendwie 2000 Leser am Tag. Wer ist denn das? Also es ist auch. Auch 2000 pro Tag ist schon mal, das ist nicht schlecht. Ich weiß selber, dass das nicht schlecht ist, aber das ist ja auch nichts. Wer sind denn deine Leser? Man weiß ja so wenig über die Leser. Oh, jetzt muss ich auch noch husten, oh Gott. Ja, das ist eine schöne Stelle zum Schneiden, Entschuldigung. Wer sind denn die Leser? Man weiß ja so wenig über die Leser. Auch das kann man ja schon relativ genau sagen. Irgendwie, es gibt ja, da kommt ja dann mein Job zugute. Es gibt ja sehr viele Tools irgendwie, mit denen man das feststellen kann, wie Alexa, oder ich gucke mir einfach meine Facebook-Fanseite, die Statistiken an. Also meine Leser sind auf jeden Fall ein sehr gemischtes Publikum, was Geschlechter angeht. Also es ist wirklich relativ genau 50-50 aufgeteilt, was Frauen und Männer anbelangt. Was, so wie ich das beurteilen kann, eben aufgrund meiner bisherigen Tätigkeiten im Internetbereich relativ ungewöhnlich ist. Also normalerweise hat man nicht eine 50% Aufteilung von Frauen und Männern. Dann ist mein Publikum relativ jung, aber auch Wie nicht wirklich alt ist eng. relativ jung? Oh, ich müsste da selber nachgucken, aber ich glaube, das ist so von 18 bis 35 oder so. Für wen schreibst du? Für mich, Für wen noch? für Leute, die das mögen. Und für Leute, die hoffentlich meiner Meinung sind. Also, das ist aber auch schon wieder falsch gesagt. Also, ich will gar nicht, dass immer alle meiner Meinung sind. Ich will auch, also, mir imponieren auch Leute, die mir widersprechen. Bekommst du auch Widerspruch? Ja. Also, erst gestern habe ich mir anhören lassen müssen. Ich habe ja ein Foto von gestern Occupy gepostet, wo ich drauf war, und auf meinem Transparent stand auch meine Webadresse drauf, dass das doch ziemlich peinlich wäre. Das ist peinlich, das ist lustig. Ich habe es jetzt auch nicht so tragisch empfunden irgendwie, und ich meine, da muss man auch keinen Hehl draus machen. Ich bin ein alter Sack. Klar will ich in Anführungsstrichen auch in dem Moment Werbung machen damit. Ja, das ist ja auch, du tust ja keinem damit weh, das ist ja auch völlig okay. Es ist ja jetzt nicht so, dass du mit einem Coca-Cola-Transparent durch die Gegend gelaufen wärst oder so. Ja, ich Das habe da wäre auch, grenzwertig. also ich habe das jetzt auch zur Kenntnis genommen, und er hat auch sicherlich recht, dass das eben auch aufmerksamkeitserhaschend ist, aber da bin ich mir auch halt bewusst, dass ich so ein Typ bin. Also ich gebe mir eine Bühne und ich bin da. Also da springe ich drauf. Ja gut, aber das bringt ja dein Musikerleben ja auch irgendwo mit. Wäre dann ja auch merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Genau. Da machen wir einen Brückenschlag gleich hin. Ich habe vorher gerade hier einmal durchgerollt und noch was Interessantes gefunden, was ich gerne hinterfragen würde. Wie denkt Daniel Decker über Anonymous? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, bin ja auch nicht für die leichten Themen da. Ja. Aber nichts Lustiges sagen, weil ich trinke jetzt gerade was. Okay. Okay, jetzt geht's. Ja, wie denke ich nun darüber? Ich habe Sympathien dafür, auf jeden Fall. Ich finde aber auch vieles fragwürdig. Also, was mir zum Beispiel, was ich gar nicht cool fand, war, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Zusammenhang. In Österreich hat man eine Datenbank von Polizisten veröffentlicht. Alles richtig. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aus welchem Grund wurde das? Weißt du das noch? Der Grund ist jetzt schon, das ist wieder eine Frage, die kann ich leider nicht beantworten. Da müsste man den Jarkil fragen von Anonews. Der weiß das mit Sicherheit, aber ich glaube, nee, so einen richtigen Grund würde mir jetzt nicht einfallen. Es gab auf jeden Fall ja natürlich einen Anlass dafür, Ja. aber es wurden halt Privatadressen von Privatpersonen, die Polizisten sind, Ja, richtig. veröffentlicht. Und genauso wurde die Adresse von diesem Polizisten in New York, der mit Pfefferspray gegen friedliche Demonstranten vorgegangen ist, veröffentlicht. Da kann man sich sehr drüber streiten. Das Problem ist halt, es wurde eben, wie gesagt, die Privatadresse veröffentlicht. Und ich traue der Masse eben nicht zu, mit Informationen teilweise gesund umzugehen. Und In der dass da Konsequenz? irgendwie, wie bitte? In der Konsequenz, oder wie meinst du es? Weil ich kann ja nur mit Informationen nicht vernünftig umgehen, wenn ich eine negative Konsequenz daraus ziehe, für den, von dem ich die Informationen habe. Ist mir jetzt ein bisschen komplex. Ich meine halt konkret, dass sowas leicht zu Selbstjustiz oder Bedrohung oder sei es auch nur seelischen und psychischen Stress für die Leute führen kann. Und nehmen wir jetzt mal an, einfach der Polizist in New York, keine Ahnung, ob der einen Sohn hat oder nicht, der hat einen Sohn, und dann wird der bedroht, weil sein Vater, da kann man sich auch wahrscheinlich nicht drüber streiten, ein Arschloch ist. Aber es geht nicht an, dass dann die Familie und Unbeteiligte in Gefahr gebracht werden, oder sei es auch nur in eine Bedrohung gebracht werden, die psychisch belastend ist. Ja, aber Und das geht einfach nicht. das sehe ich ein bisschen differenziert, weil jeder kann ja ohne weiteres einen Polizisten nach Hause von mir aus verfolgen oder ähnliches und weiß dann genauso, wo er wohnt. Das ist ja jetzt nicht so Ja, das ist aber spektakulär. ein bisschen weit hergeholt, und vor allen Dingen ist es ja nicht dann automatisch der Masse verfügbar. Ja, aber Ich dann würde meine, ich ich. gebe dir recht, aber du musst es ja dann noch der Masse verfügbar machen. Ja gut, aber Und was das meinst du, ist. wie viele Deppen? Da muss man doch nur gucken, wenn bei 4chan irgendwie die Nummer von irgendeinem Teenager-YouTube-Burger-Girl rausgesucht wird, und dann kriegt die irgendwie 1000 Pizzen bestellt. okay, das ist mit Sicherheit nicht okay, aber andersrum, du unterliegst ja auch einer Impressumpflicht. Deine Daten sind ja genauso für dich frei einsehbar für jeden. Bei mir ja, bei mir persönlich ja. Ich spiele da ja auf einen bestimmten Fall an. Dieses YouTube-Mädchen da irgendwie, da stand ja nicht unter dem Video die Adresse oder das Impressum. Bei YouTube hast du kein Impressum. Ist richtig, klar. Aber auch das sind doch keine Daten, die so unglaublich geheim sind, als dass sie nicht jeder irgendwie rausbekommen könnte, wenn er wollte. Und du meinst sozusagen eben, die Leichtigkeit, etwas rauszufinden, ist dann automatisch die Erlaubnis, es weiterzugeben. Naja, es gibt Bücher, wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass es Bücher gibt, wo Telefonnummern und Straßen und Namen abgedruckt sind, die sich jeder überall abholen kann, dann wäre das ja jetzt auch sehr schockierend. Aber ich meine, das gibt's ja auch nun mal. Das ist ja auch jedem verfügbar. Gut, da steht jetzt nicht hinter Polizist, aber da steht hinter Arzt oder weiß der Geier was. Ja, aber es geht ja um ein konkretes Ereignis in dem Zusammenhang. Ja gut, aber und das es geht ja, und ich glaube halt, mit dieser Information können Leute nicht gewissenhaft umgehen. Und wenn ich eine Adresse rausgebe und sage irgendwie, das ist der Typ, der sich wie ein verficktes Arschloch verhalten hat, und hier ist die Adresse, dann impliziert das indirekt auch eine Aufforderung. Das stimmt, das ist mit Sicherheit richtig. Und das geht nicht. Wärst du denn dafür, dass Polizisten ihren Vor- und Nachnamen auf der Brust tragen? Also für eine Pflicht? Mir reicht eine Kennungsnummer. Also das würde mir vollkommen ausreichen. Also da ist aber das Gleiche dann. Ich meine, da ist ja jetzt auch kein großer Unterschied. Die Kennungsnummer ist ja nicht für dich frei. Du kannst ja nicht sagen, dann irgendwie, 1, 2, 3, 4, 5, das war Daniel Decker. Ich gebe jetzt mal Daniel Deckers Adresse raus. Nein, das nicht. Aber du kannst eben hingehen und zur Polizei und sagen, der Polizist mit Erkennungsnummer 12345, der hat mich vermöbelt, ich möchte ihn anzeigen. Okay, also dir würde eine Nummer reichen anstatt Vor- und Nachnamen. Ich habe, wahrscheinlich wäre ich dafür ausgelacht, ich habe genug Vertrauen in dieses System, dass das ausreichen könnte. Manchmal. Andererseits, wenn ich mir die Fälle von Polizeigewalt und die Aufklärungsrate da angucke, dann eigentlich nicht. Das ist schwierig. Also ich gebe dir recht, es ist mit Sicherheit schwierig, dass man die Daten so veröffentlicht. Ich stehe da auch mehr als kritisch dem Ganzen gegenüber. Aber ich glaube einfach, dass solche Daten sowieso beschaffbar sind. Und mit einer Leichtigkeit. Es geht nicht ums Beschaffbare. Beschaffbar ist alles. Ja, aber es geht doch darum, das heißt aber nicht, dass man es komplett verfügbar machen soll. Ja, es ist schwierig. Das ist ja in Anführungsstrichen so, deine Argumentation ist ja so irgendwie, Heroin kann auch irgendwie jeder, der sich Mühe gibt, beschaffen. Aber ich muss das ja nicht dann irgendwie von Kindergarten stellen, das Zeug. Ja, der Vergleich hinkt aber an der Stelle, wo die Kinder nicht in der Lage sind, darüber jetzt selber entscheiden zu können. Für mich wäre, also ich fände ein... Du meinst von im Rahmen der Mündigkeit? Im Rahmen der Mündigkeit, ja. Du meinst doch nicht, dass das nur erwachsene, reflektierte Menschen mit der Adresse gesehen haben. Was meinst du, wie viele 14-Jährige, die mit der Bewegung sympathisieren, die Adresse sehen und sagen, boah, dieser Wichser, ja, aber was dem sage ich jetzt meine Meinung oder was weiß ich. Ja, was glaubst du, wie viele Kinder schlagen das Telefonbuch auf und rufen lustig bei irgendwelchen Sanitätern an? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so skandalös, dass das täglich passiert und die Sanitäter sich nur noch damit beschäftigen müssen oder so. Oder irgendwelche Notrufe aus Spaß von Kindern abgesetzt werden. Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist ja so, ich gebe die Adresse raus mit dem Hinweis, es ist der und der, der das und das gemacht hat. Und das impliziert indirekt eine Aufforderung. Das heißt nicht, wir wissen ganz genau, wer du bist und wir werden dich anzeigen. Weil dann hätte man das gesagt. Ich sehe ein, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das sehe ich auch ein. Auch ich stehe da dem sehr kritisch gegenüber. Aber für mich besteht da immer noch nicht so ganz 100% das Problem, weil ich, wenn du an den Staat halt glaubst, dass es ausreichen würde, eine Nummer zu tragen, glaube ich daran, dass Menschen so etwas nicht einfach tun würden, und dann dort irgendwie, keine Ahnung, was tun. Also ich. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin ja Spiegelleser und manchmal lese ich leider Gottes auch die Kommentare darunter. Ich habe gehört, die wissen mehr, Spiegelleser. Wie bitte? Ich habe gehört, Spiegelleser wissen mehr. Ach so, ja. Das habe ich gehört, Ja, genau, siehst du? ja. Ja, stimmt. Ja, jetzt. Also habe ich recht, du nicht. Ja, das stimmt. Jetzt leuchtet es mir gerade ein. Nee, aber es ist doch so, man muss auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und mehr über den Kreis hinausgucken, in dem man sich selber bewegt. Und wenn man dann irgendwie ein Thema, das eine gewisse Emotionalität in Leuten weckt, hat, da muss man sich einfach, wie gesagt, nur bei Spiegel oder Bild die Kommentare, die Leserkommentare angucken. Ja, bei Wie Bild sind die viele ganz auf einmal fürchterlich. die Todesstrafe für Kinderschänder verlangen, wie viele drakonische Strafen sich ausdenken, etc. Natürlich gebe ich dir recht, wenn das dein nächster Einwand sein sollte, ich denke mal einfach voraus, da sowas zu schreiben und sowas ernst zu meinen oder zu verlangen, ist natürlich was ganz anderes. Aber gerade was Todesstrafe anbelangt, irgendwie, ich glaube, vielen Leuten, die würden das wirklich gutheißen. Wie stehst du zum Thema Todesstrafe? Absolut, geht nicht. Geht nicht, warum? Das ist einfach, ich finde nicht, dass ein Verbrechen damit bestraft oder gesühnt werden kann. Also ich sehe da auch keinen Sinn. Ja, vor allem, das ist so eine Das Sache, ist die kann echt man auch nur. exemplarisch. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich habe jemanden umgebracht, also werde ich selber umgebracht. Oh, cool. Ist dann alles gut oder wie? Nein, natürlich nicht, aber dabei geht es ja um Rache. Das ist ja ein niedriger Instinkt. Da geht es um Rache. Um mehr geht es ja Ja, nicht. Geht nicht um das Sühne. beantwortet die Frage doch selber. Und niedriger Instinkt, Rache, sind das Argumente, die für eine Bestrafung in Anführungsstrichen gelten dürften? Natürlich nicht, aber was glaubst du, warum so viele dafür sind? Das ist ja genau das, was ich meine. Und das ist genau die Problematik, die wir da haben, eben, wenn du von jemandem, der was Falsches getan hat, ihn an den Pranger stellst und sagst, hier ist die Adresse. Du sagst nicht, geht da hin und haut ihm auf die Fresse oder so, das sagst du nicht. Aber du weißt ganz genau, dass du niedere Instinkte damit weckst. Und da ist die Eigenverantwortung, die du als der das veröffentlichen kann, ich sage ja gar nicht mal will oder macht, sondern als der das veröffentlichen kann, da bist du auch in einer gewissen Verantwortung. Also findest du, Anonymous handelt da verantwortungslos oder zu kurz In gedacht? beiden Fällen definitiv. Ist Ich meine, doch. man könnte jetzt argumentieren, da ist ja nichts passiert, etc. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde der New Yorker Polizist tatsächlich aufgrund dessen und aufgrund des medialen Echos, der tatsächlich mit der Veröffentlichung der Adresse einherging, wurde er auch angezeigt. Oder ja, angezeigt. Ja, richtig. Angezeigt heißt ja noch nicht viel heutzutage. Aber denke halt eben, nur weil es irgendwie bis jetzt gut gegangen ist, heißt das nicht, dass es immer gut gehen muss. Okay, das sehe ich ein. Das ist auch mit Sicherheit ein Punkt, der nicht richtig ist. Das Veröffentlichen von solchen Daten ist grenzwertig und gefährlich. Also, mit Sicherheit, keine Frage. Könntest du damit leben, dass wenn in einem Telefonbuch die Berufsbezeichnung von Polizisten dahinter stehen würden? Ich wüsste nicht, warum das sein sollte. Ich möchte das auch nicht bei mir haben. Warum nicht? Das ist meine Sache. Also ich meine, ich mache da keinen Hehl raus oder so. Und wenn mich jemand fragt, sage ich das auch. Aber ich weiß echt nicht, was da der Sinn wäre. Wenn es nur für Polizisten gelten würde? Das wäre noch bekloppter. Ja, warum? Ärzte, wie gesagt, die sind ja auch frei zu erkennen da drin. Ja, aber die haben ja meistens eine eigene Praxis. Da steht ja Polizisten nicht die haben. da steht ja meistens nicht die Privatadresse und Arzt. Aber hundertprozentig, natürlich, selbstverständlich. Mach ein Steht da Telefonbuch nicht die auf. Praxisadresse? Nee, da steht auch ohne weiteres, sie sind so gut drauf. Da steht dann mal hier Müller, Meier, Schulze und dann dahinter Arzt. Aber dann ist das nicht die Praxis, sondern halt auch die Ich gucke anscheinend Privatanschrift. viel zu selten In Telefonbücher. auf Telefonbücher, ja. Ich lese die gerne. Das ist Okay. so meine favorisierte Sekundärliteratur dann. Für meinen Okay. Realitätsabgleich. Nee, steht da wirklich. Genauso wie bei Rechtsanwälten. Da steht es ja auch dahinter. Auch wenn die nicht auf ihre Ja, Kanzlei aber verweisen. weil die beruflich, wenn ich in einem Branchenbuch oder wenn ich meinen Brancheneintrag haben will, klar, die zahlen ja wahrscheinlich sogar noch dafür, dass es dahinter steht. Genau. Und warum sollte das bei einer Polizei nicht so sein, bei einer Behörde? Nee, bei Lehrern ist es ja auch nicht so. Da steht ja auch nicht von jedem Lehrer. Okay, wäre das okay, wenn es dahinter stehen würde? Also wenn alle Behörden und Verbeamteten ein Register hätten, ein öffentliches, wo man nachschlagen könnte. Das hätte ja auch, das wäre gar nicht so schlecht. Ich wüsste nicht wofür. Es gibt doch, wenn ich was vom Amt will, dann finde ich doch die Nummer und dann kann ich da doch anrufen. Und wenn ich was von der Polizei will, dann habe ich doch auch eine Nummer und kann da anrufen. Wofür sollte ich jetzt irgendwie von einem bestimmten Polizisten, weil er so nett war oder wie? Weil ich Vielleicht. denke, irgendwie, der kann mir besser helfen als der Kommissar, weil der hat mir über die Straße geholfen, oder? Nee, ich denke da mehr so dran, dass wahrscheinlich die Chance größer wäre, wenn dieser Abgleich möglich wäre, dass sich Polizei anders verhält. Das Ganze ist sehr, sehr polarisierend und sehr drastisch ausgedrückt. In Wirklichkeit denke ich natürlich nicht so. Ich suche nur halt eine Lösung dafür, um diese Gewalt von Seiten der Polizei irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da die im Moment mir persönlich viel zu anonym sind, ist das sehr schwierig. Und ich glaube, dass so eine Kennungsnummer genauso problematisch wäre, weil dann versandet es innerhalb der Behörde. Ich hätte gerne einen Du, Vorname. wenn es so problematisch wäre mit der Erkennungsnummer, dann würde sich nicht da von Seiten der Polizeigewerkschaften so gegen gewehrt werden. Aber, ja, das heißt gewehrt. Die setzen sich da, ja, gewehrt ist auch zu viel Nein, gesagt, die aber wehren sich quasi. ganz extrem dagegen. Aber die Dienstnummer kriege ich sowieso, wenn ich einen Polizist frage. Wenn ich abends kontrolliert werde und ich werde scheiße behandelt, gibt er mir eh eine Dienstnummer. Ob das jetzt die richtige ist, mag mal dahingestellt sein, aber die gibt er mir Ja, aber trotzdem, wer wehrt die Gewerkschaft dahinter? ja. Ja, aber die würden Also, sich. und ich sehe nicht das Problem. Also, ich würde auch nicht wollen mit einer Jacke rumlaufen, wo Dick Daniel Decker draufsteht. Ja, aber Also, du haust auch nicht diese Leuten Nummer eben auf die ist ja Fresse. wieder sozusagen in Anführungsstrichen anonymisiert. Und es erleichtert eben die Aufklärung von, das Problem ist ja eben, dass es dann am Ende sozusagen nicht nachweisbar ist. Ja, aber der Vor- und Nachname wäre, ja, okay, ja, das stimmt schon. Das sehe ich ein. Das ist ein Punkt, über den habe ich doch gar nicht so nachgedacht, die Nachweisbarkeit des Ganzen. Ja, gut, man könnte natürlich ein Foto machen mit der Jacke, mit der Nummer, ne? Ja, klar, nee, aber ich meine, es reicht dann natürlich das mit dem Merken, aber es geht natürlich um Fotos und ich glaube, Nummern sind ja auch tatsächlich besser zu lesen als irgendwelche Namen. Mit Und Sicherheit auch. nimm mal dann irgendeinen irgendwie, der hat geheiratet und den Namen seiner Frau womöglich dann angenommen und dann heißt er irgendwie Peter Müllershausen-Waggersberg. Ja, Und dann okay. muss das so klein gemacht werden, dass es dann auf dem Foto, das entscheidend ist, gar nicht mehr lesbar ist. Nummer wirst du lesen können. Na, stimmt. Also du bist der Meinung, Nummern würden ausreichen. Ich hoffe es. Ich bin nicht der Meinung, aber ich hoffe es. Und ich bin absolut dafür. Ich bin, also, da sind wir uns, glaube ich, einig, also dass das gemacht werden sollte. Kennst du da so einen Stand der Dinge, wie weit wir da jetzt so sind? Also wie die Gewerkschaft der Polizei, weil ich kenne da keinen aktuellen Stand der Dinge jetzt. Ob das kommt, ob es nicht kommt oder ob es immer noch in der Schwebe ist. Ich kenne auch keine Gerichtsentscheidung dazu. Ich bin der Meinung, aber auch wie gesagt der Meinung und nicht weiß nicht, ob das Faktum ist, dass es eben in der Schwebe ist und in Berlin durchgesetzt. Okay, hatten gestern die Berliner Polizisten Nummern? Nicht alle. Deswegen war ich mir auch jetzt nicht sicher, inwiefern das in Berlin durchgesetzt ist, ob das nur auf irgendwelche Sondereinsatzkommandos. Die hatten auf jeden Fall Nummern. Aber Also hinten, die mit Helmen anmarschiert kamen und so, die hatten alle Nummern. auf dem Rücken, wohl, so eine A2 hast du nicht gehört, war das. Das ist ja nur die Gruppennummer. Das ist die Gruppennummer, Also da gibt es ungefähr dann irgendwie, keine Ahnung, fünf oder sechs, die haben dieselbe Nummer, das hilft nicht. okay. Aber alle, die mit Helmen und so kamen, die hatten eine Nummer. Okay. Und auch unterschiedliche. Jetzt sind wir Da abgeschwiffen. muss man ja auch aufpassen, da kann man ja seinen Schindluder mittreiben. Ja, das stimmt. Welche 143 meinten Sie denn jetzt? Sehr schön. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen von Anonymous zur Sympathie auch dazu, weil ich habe natürlich gerade in deinem Blog auch ein Anonymous-Video entdeckt. Lassen wir die Sache mit der Polizei mal weg, also mit dem Polizisten in New York und mit den Polizeidaten aus Österreich. Noch mehr Kritik an der Stelle an Anonymous? Kann man die Lilsex-Leute zu Anonymous zählen? Nein. Ja, Nein? nee, eigentlich nicht. Nicht, nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, also manchmal ist das Vokabular ein bisschen blöd und Wie findest du denn die Flyer in deiner Betrachtung als Blogger, in deiner Betrachtung als... Ich glaube, das könnte teilweise pfiffiger oder griffiger ausgedrückt sein. Ist es auch dazu verkopft? Sind die Flyer dafür, dass sie Nicht, ver... ich würde da gar nicht an verkopft sagen. Es geht da um Griffigkeit. Es geht da um was Leute anspricht. Ja. Warum spricht es die Leute nicht an? Deiner Meinung nach? Das kann ich nicht sagen. Das ist natürlich nur meine Meinung. Also mich spricht es nicht an. Okay, warum spricht es dich nicht an? Mir ist es dann wiederum teilweise tatsächlich zu einfach. Das ist eigentlich was mir selber meistens vorgeworfen wird, dass es zu einfach wäre. Aber ich glaube, wenn wir die Aktion Paperstorm nehmen als Beispiel, da gab es diesen Flyer irgendwie, wo drauf stand: Nein zu Volksverdummung durch TV. Was soll das heißen? Das ist für mich die Frage. Heißt das jetzt irgendwie, wir wollen eine Zensur im Fernsehen haben oder wie? Nee, eine höhere Qualität, keine Zensur, mehr Ja, und wie soll Qualität. eine höhere Qualität durchgesetzt werden? Dadurch, dass private Sender eine Art, wie soll man das nennen? Ich will es jetzt nicht Kulturvertrag nennen, aber schon, dass Ja, die aber halt so. dann wäre doch zum Beispiel der bessere Slogan: auch Privatsender sollten einen Kulturauftrag verfolgen. Das ist dann viel klarer und deutlicher. Ja, Für das mich stimmt. war mir klar, dass Anonymous jetzt keine Zensur will. Ja, wobei, da bin ich mir Ganz noch nicht so. logisch. Aber es war halt einfach unglücklich und doof ausgedrückt Ich in glaube, dem Moment. das Thema Anonymous und Zensur, das habe ich ja im letzten Podcast in dem Interview mal abgefrühstückt. Und ich glaube, Zensur an sich wollen die nicht. Aber Anonymous geht schon sehr großzügig damit um, was Leute sehen dürfen und was nicht. Also wenn die zum Beispiel die, ich vergesse den Namen dieser Scheißseite immer, weil die wirklich so, na, wie heißt es? Es ist ja was mit Books. Wie heißt sie denn? Jetzt ist es wieder entfallen. Ja, ich komme später drauf. Das ist eine Seite, die halt Scientology-Bücher verkauft. Und die schießen die halt regelmäßig ab, diese Seite. Jetzt kann man sagen, okay, das sind Schundblätter, die muss keiner lesen, aber natürlich beraubt man mich als freier Bürger, man beraubt mich, darauf zu surfen und mich dort halt dann zu informieren oder auch im Zweifel zu bestellen. Man beraubt mich dessen einfach. Was auch eine Zensur ist. Richtig. Dieses Thema hatten wir da ja im Podcast ordentlich besprochen. Und ich glaube, ich habe es auch verstanden, worauf Anonymous hinaus möchte dabei. Es ist ja nur kurzzeitig eine Sitzblockade, eine digitale Sitzblockade. Das ist das. Also Seiten vom Netz schießen ist eine digitale Sitzblockade. Genauso ähnlich sollte man es vielleicht auch jetzt den Zensurbegriff da ausdehnen. Ich glaube, wenn die halt sagen, mehr, weniger, wie war das Slogan? Nein zur Volksverdummung durch Privat. Ach ja, es war ganz schön. Es war durch Privatmedien und Medien war in Anführungszeichen gesetzt. Das fand ich noch viel bekloppter. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, dass man Medien in Anführungszeichen setzt. Also nur weil etwas schlecht ist, sind es keine Medien mehr, oder? Ja, die erfüllen halt nicht den Auftrag, den Medien Medien haben eigentlich keinen haben. Auftrag. Medien haben keinen Auftrag. Ein Katzenvideo ist auch ein Medium. Ja, aber mit Medien ist ja nicht gemeint das Medium an sich, das grob und feinstoffliche, sondern damit ist ja gemeint, was das Fernsehen halt als Auftrag hat, als Medium. Und Das Fernsehen? Fernsehen an sich, der Privatsender, hat Genau, keinen Auftrag. genau. Und das ist das Problem, dass sie keinen Auftrag haben. Das ist das Ja, ganz große aber Problem. dann wäre die doch, also dann wäre diese Formulierung doch viel eindeutiger. Das stimmt, ich gebe dir Weil völlig ich meine, recht. diese Paperstorm-Sache, die wurde ja doch frei verteilt auf der Straße. Und das wurde nicht an Leute wie mich, die sich mit Anonymous auch ab und zu beschäftigen und was über die Lesen verteilt, sondern es lag einfach sozusagen rum oder wurde angeklebt. Und dann lese ich als jemand, der noch nie was von Anonymous gehört hat, diesen Zettel und denke so: Was wollen die? Wollen die wieder das Privatfernsehen zensieren? Das ist einfach falsch gemacht. Völlig richtig, da gebe ich dir auch die völlige Zustimmung. Genau das, ich war jetzt Also das war nur mehrmals. ein Beispiel. Also in den Sätzen, in den Ausdrucksweisen, die habe ich leider nicht parat, aber da war häufiger sowas. Völlig richtig, da hast du meine völlige Zustimmung. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, gerade so eine Operation Paperstorm, wo halt Sachen verteilt werden sollen, so auf die Spur zu bekommen, dass der Wortlaut der einzelnen Papers für den Verbraucher, so hieß auch die letzte Folge, auch passt. Das ist ganz entscheidend, denn es wird halt nicht der Verbraucher angesprochen und ich selber fühle mich dadurch als Verbraucher auch nicht angesprochen, weil, das ist der nächste Punkt, die Big Points, Vorratsdatenspeicherung, Bundestrojaner, weiß der Geier was. Das sind keine Punkte, die der Verbraucher versteht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also Da, wenn. aber da sehe ich dann, da sehe ich dann wiederum den Auftrag. Wir, also nicht nur Anonymous, sondern wir sollten das als Leute, die sich damit beschäftigen, es verständlich machen. Absolut Und da akut. sehe ich dann sozusagen meinen Auftrag, komischerweise, obwohl ich kein Geld damit verdiene und das aus privaten Gründen mache, sehe ich tatsächlich einen Auftrag in gewisser Weise. Ich sehe den Auftrag, gleichzeitig zu unterhalten und zu informieren. Geldverdienen Wie ist ein nennt man schönes das? Stichwort. Edutainment, nein, Infotainment. Ist es nicht Edutainment? Nee, das wäre ja belehren oder Stimmt. etwas beibringen und unterhalten. Ich wäre ja Information und Unterhaltung. Das stimmt. Ich vermisse nur, wo wir gerade bei Geld sind, einen Flatter-Button bei dir auf der Seite. Das mache ich nicht, weil ich ja zu einem ganz großen Teil reblogge. Ja. Und ich nur weil ich jetzt irgendwie das Bild von irgendeinem Illustrator gut finde, muss mir keiner Geld dafür geben. Okay. Aber wenn du selber schreibst, dann ist es doch Es so, dass. gäbe theoretisch die Möglichkeit für mich. Ich glaube, das haben auch Flutter-Plugins als Möglichkeit, dass ich nur bestimmte Posts, nämlich die, wo ich sozusagen eine eigene Schöpfungshöhe habe, verflattern würde. Aber ich weiß nicht, das wären wahrscheinlich Centbeträge. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas mit verdienen würde oder dass Leute bereit sind, irgendwas da wirklich viel zu geben. Also. Dann unterschätzt du Flatter. Das behaupte ich jetzt einfach. Ich glaube, dann unterschätzt du an der Stelle Flatter. Ich meine, ich will dich jetzt nicht dazu animieren, den Button zu setzen, aber Ach meditiere mal du. drüber. Es lohnt sich. Ja, ich weiß es nicht so genau. Also ich meine, klar. Mir ist es so recht irgendwie, ich habe meine Zeit lang Werbung gehabt irgendwie und das habe ich jetzt auch wieder nicht mehr. Also mir ist das nicht wichtig. Also ich freue mich auch, ich kriege ja auch ab und zu so Anfragen irgendwie von Firmen oder so, ob ich nicht über irgendein Thema bloggen will. Das ist zu einem großen Teil Bullshit. Das Zum lehne ich dann Beispiel. auch an. Du musst die Firma nicht sagen, aber was wäre jetzt so ein Bullshit? Eine Spirituose zum Beispiel, ob man auf deren Veranstaltung hinweist oder so. Schön. Oder ob man das neue Produkt testen will. Und ich gehe da meistens vor, irgendwie, dass ich relativ hohe Summen dann verlange, Okay. weil ich denke, irgendwie, wenn sie das wollen, dann sollen sie mich auch dafür bezahlen. Aber dann lehnen die es ab, weil die Summen zu hoch sind. Ja, aber ich würde es auch machen. Also das ist gar nicht das Problem. Also es heißt auch relativ hohe Summen. Also die sind auch gar nicht, ich sag mal, die sind jetzt auch gar nicht total utopisch oder so. Und wenn mir eine Aktion gefällt, dann mache ich das auch. Also ich hatte zum Beispiel einmal einen Gutschein von einer Galeriekette, eben 200 € und das Thema war eben, du kriegst den Gutschein, blog drüber, wie du da einkaufst. Ah, okay. Das habe ich auch gemacht, weil es war halt eine Galeriekette irgendwie und ich käme nie auf die Idee, für 200 € mir Kunst zu kaufen. Okay. Aber Warum nicht? andererseits bin ich eben Kunst interessiert und mag das und habe natürlich auch gerne Sachen an meiner Wand hängen. Und da fand ich das einen guten Deal. Und dann mache ich das auch. Dass das Krass. natürlich Werbung und Backlinks für die sind, ich meine, dafür bin ich auch selber zu Genüge in dem Thema drin. Was ist Kunst für dich, wenn du jetzt für dich Kunst definieren musst? Oder anders, wenn das so schwierig ist und so komplex, was ist das letzte Bild, was du an deine Wand gehangen hast? Das Letzte. Ja, oder das letzte, was du abgenommen hast? Such dir was aus. Du meinst, ach so, okay. Also das Letzte wäre tatsächlich dann eben dieses Bild, das ich da gekauft habe. Und das war ein Foto von der Baron ist der Fotograf von Marilyn Monroe. Ah, okay, also totale Popkultur. Totale Popkultur, ja. Also ich habe ein Faible halt für alte Diven wie Monroe und Audrey Hepburn. Okay. Muss ich dann Und noch fragen wegen deiner Traumfrau, weil die Frage heute ja auch noch getwittert wurde? Geht das Hand in Hand oder wie sieht das aus? geht das Hand in Hand? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Monroe wäre mir ein bisschen zu verrückt gewesen. Okay, aber Audrey. Optisch gesehen sind ja auch beide sehr unterschiedlich. Ja, Also ich meine, eben, Audrey eben. Hepburn und Marilyn Monroe sind ja, glaube ich, mal auf der Skala das Gegenteil Ja, voneinander. absolut. Also Traumfrau, gute Frage eigentlich. Die habe ich übrigens auch gelesen auf Twitter. Tja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen. Damit gibt sich jetzt aber keiner zufrieden. Damit gibt sich keiner zufrieden. Ich dachte, damit geben sich gerade alle zufrieden, Nee. weil sich jeder jetzt angesprochen fühlen kann. Nee, das ist so einfach. Ach so, ich dachte, das wär jetzt so diese Boygroup-Antwort irgendwie. Ja. Da haben die Jungs doch auch immer gesagt, so, ich mag ja eigentlich alle, damit eben keine Fans verloren gehen. Ja, das. Weil hätte jemand von der Boygroup gesagt, irgendwie, ich mag nur Braunhaarige, wären ja alle blonden Mädchen enttäuscht gewesen. Ja, wenn die sich abgewechselt hätten, dann wäre es auch okay gewesen. Bei vier Leuten, vier Haarfarben, dann wären die auch Ja, alle. aber wenn du nur von Robbie Williams Fan bist und Robbie Williams sagt, ich mag nur Blonde. Das wäre gut, hätte ich wenig Probleme, aber natürlich, ja. Na, nee, um wirklich bei dem Thema sozusagen mal ernsthaft zu werden, wobei ich das da nicht ernsthaft sein kann, Haarfarbe, whatever. Ich mag intelligente Frauen. Was ist Ich mag, Intelligenz? wie bitte? Was ist Intelligenz? Intelligenz ist nicht zwingend Wissen. Das verwechseln viele. Also, oder ich sag mal nicht Wissen, Bildung, sage ich mal lieber. Also nur weil jemand irgendwie studiert hat oder einen Doktor gemacht hat, ist er nicht zwingend intelligenter als jemand, der nur mittlere Reife und eine Ausbildung hat. Und ich ärgere mich schon darüber, dass ich jetzt gerade nur gesagt habe, aber ich meine das halt eben auf irgendwelche Klischees, die in der Gesellschaft rumschwirren, bezogen. Da ist es ja in Anführungsstrichen ein nur. Also Intelligenz ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist eine gewisse Forschheit, Dominanz, Direktheit, ein Thema. Also ich mag, glaube ich, nicht so irgendwie die schüchternen Mäuschen irgendwie, sondern eher wirklich Leute, die Frauen, die selber wissen, was sie wollen. Und Humor ist natürlich ein absolutes Thema. Was ist Humor? Das ist natürlich ganz schwierig. Also Ja. das merkt man aber eigentlich, also ich glaube, das ist von den drei Punkten, die ich aufgezählt habe, ist das tatsächlich das Erste, was man merkt. Also ich glaube, gemeinsam feststellen, ob man denselben Humor hat oder ob man über dasselbe lachen kann, das geht ziemlich schnell. Worüber lacht denn Daniel Lecker? Im Moment lache ich tatsächlich darüber, weil es mir jetzt gerade wieder auffällt, dass ich ganz lustig finde, dass du immer meinen kompletten Namen sagst als Frage. Das ist so Das ein ist schönes toll, oder? Journalistenklischee. Du sagst nicht, warum lachst du, sondern du sagst, worüber lacht denn Daniel Decker? Und ich stelle mir so ein bisschen so ein Beckmann vor. Du, in meinen Gedanken sitzt du da und nickst dabei und fasst dir so an den Mund. Nee, im Gegenteil. Einiges ist nur, weil ich es absolut ätzend finde, weil es gibt ja so tolle Filme, also hauptsächlich so in den US-Teenager-Filmen ist das sehr verbreitet, dass dort immer voller Vor- und Nachname gesagt wird, wenn über andere gesprochen wird. Und das finde ich Okay. so Banane, so krank. Und ich dachte, probier das mal einfach aus und wie lange es dauert, bis es dann halt irgendwann mal nervt oder so. Es hat jetzt 1 Stunde 46 gedauert, bis du es zur Ich habe Sprache das wirklich gebracht hast. auf eine journalistische Nee, es ist einfach nur absurd. Vorgehensweise Nein, bezogen. nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ich bin ja kein Journalist und auch nicht annähernd in dem Bereich eigentlich qualifiziert. Aber das ist halt der Grund. Ich habe mir gedacht, weil Beckmann macht das auch sehr gerne, das stimmt. Aber es machen wirklich viele, wo mir das gerade mal so Ja, einfällt. eben. Ach, das ist Markus ätzend. Lanz, glaube ich, auch oder Ja, so. das ist ätzend. Das ist Fragen in der dritten Person zu stellen, ist total. Ich weiß auch nicht, wo jetzt gerade der. Erfährt man da mehr? Ist das irgend so ein psychologischer, rhetorischer Kniff oder so? Das ist fürchterlich. Ich glaube, es ist vielleicht differenzierter. Also Nee. man, nee, Entschuldigung, distanzierter. Ja, aber das ist ja Also krank. ich meine, wenn ich sage, worüber lachst du, impliziert, dass wir schon eine gewisse Vertrautheit haben. Ja, aber wenn ich sage, worüber lacht Daniel Decker, hört sich das so an, als wenn ich jemanden auf der Latte hätte, wenn ich das ein paar Mal mache. Ich weiß nicht, Anscheinend denken ja viele, dass es irgendwie anders wirken würde. Ich finde es, wie gesagt, also mir ist das eben auch schon aufgefallen, Aber du hast es noch aber nicht kommentiert. Also es hat, wie gesagt, ich habe es 1,42 nicht gewertet. kommentiert, es passte jetzt aber in dem Moment. Also ich werde das mal hier direkt Ich will hier. ja auch nicht deinen Moderationsstil kritisieren. Ach, das kannst du ruhig, das kannst du ruhig tun. Das ist okay. Okay. Das ist okay. Immer raus damit. Ich bin da völlig für zu haben. Ja, worüber lachst du gern? Was ist das, was dich zum Ich Lachen kann das bringt? nicht wirklich festmachen. Also ich mag auf jeden Fall Situationskomik und das ist natürlich ganz, ganz schwer zu beschreiben. Ja, das Also ist. weil es ist halt Situationskomik. Natürlich gibt es Sachen, die ich lustig finde. Also ich bin großer Monty Python-Fan, klar. Ich glaube, das ist auch. Wer ist es nicht? Und League of Gentlemen fand ich eine sehr großartige britische Comedy-Serie auch. Also mehr schon englischer Humor. Wie bitte? Mehr schon der englische Humor dann. Ja, ich muss mal Britisch. überlegen. Also gibt's, ja, ich weiß es nicht. Es ist wirklich ganz schwierig. Ich bin auch nicht halt nicht so der Comedian oder Comedy-Typ halt. Worüber lachst du denn nicht? Mario Barth. Ja, der ist auch nicht lustig, das stimmt. Der ist eher, okay, der ist gar nicht lustig. Fand jemand Also anders, der lustiger sein soll, weil Mario Barth ist einfach nicht lustig. Egal wie man das betrachtet, das ist nicht komisch. wie gesagt, ich kenne mich da mit auch gar nicht aus. Also es ist auch mir vollkommen fremd irgendwie dieses kleinkünstlerische, auch so leid es mir tut, auch politisches Kabarett und so ist mir vollkommen fremd. Okay, warum? Also ein Volker Pispers und so ein Hagen Räther, das sind natürlich schon zwei ganz hochkarätige. Ja, es ist halt irgendwie, es ist halt eine Form irgendwie der Darbietung, die mir nicht liegt. Aber Warum? das heißt auch nicht, weil ich sie schlecht finde oder so. Es ist einfach nicht mein Teil. Also. Okay, das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt. Da habe ich doch das rausgefunden, was ich hören wollte. Aber ich hätte das jetzt absolut nicht. Ich hätte jetzt gerade, jetzt kommt hier wirklich das Kleinkunst Köln und Komödien. Hätte ich jetzt wirklich mal drauf gewettet, wo die es Du, erst das rausgebracht haben. heißt nicht, dass ich nicht im Komödchen und solche schon mal war und so, aber Wie sieht es mit Karneval aus? Ich meine, da du ja. nein. Nein, danke. Bist du Wahlkölner oder bist du auch Nee, nach jetzt Köln? Berliner. Jetzt, ja klar, jetzt Berliner, aber als du in Köln warst, bist du Kölner? Nee, ich bin zwischen Köln und Düsseldorf sozusagen geboren. Ah, Köln, Köln-Düsseldorf, Und ich habe okay. dann direkt, bevor ich nach Köln gezogen bin, habe ich in Düsseldorf gewohnt. Okay. Irgendwas von der Rivalität dort gespürt? Irgendwie so lokale Attitüden oder ähnliches? Ach so, ja, das ist halt irgendwie klar sagt, dass man jemand irgendwie, du bist doch Düsseldorfer oder klar, also aber das ist halt auch das ist halt so Just Kidding Niveau, zumindest da, wo ich mich bewegt habe. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn ich in wirklich urige Kneipen in der Altstadt in Köln oder Düsseldorf gewesen wäre und gesagt hatte, ich bin Kölner oder so, also. Aber Aber Karneval gar nicht. ich halte das für Mumpitz, also Okay. ich glaube nicht, dass da wirklich jemand viel auf die Fresse bekäme oder so. Kann ich nicht sagen, weil dazu bin ich in diesem Metier gar nicht bewandert. Also weder Düsseldorf noch Köln in der Richtung. Ich finde Köln einfach nur relativ grauenhaft, um ehrlich zu sein. Ich mag Köln überhaupt nicht persönlich. Echt? Ich mochte es sehr eigentlich. Nee, Köln ist nicht meins. Das ist so. Also Köln finde ich total unpersönlich irgendwie. Das strahlt so was Unpersönliches aus, dieses Köln. Nicht so. Habe ich gar nicht so empfunden. Okay. Ja, ich kann auch nur laienhaft drüber sprechen, weil ich ja nie da gelebt habe. Aber ich habe mir den Kölner Karneval allerdings einmal gegeben und da muss ich sagen, das war die absolute Hölle. Also, so was habe ich noch nie erlebt. Das war jetzt nicht so wirklich. Nicht so Nee, wirklich. also es ist auch absolut nicht meins. Also Karneval, ich glaube auch tatsächlich, dass für Leute, die da aufgewachsen sind, wie ich es eben bin, die sind dann irgendwann auch übersättigt. Ja, okay, klar. Ja. Wer weiß, wenn ich aus einem Bundesland hinzugezogen wäre, wo es eben nicht so eine Karnevalskultur gibt, vielleicht würde ich da jetzt gerne hingehen. Aber Das es kann ist sein, einfach nicht das. meins und ich denke, das hat auch nichts mit irgendwelchen Kulturkreisen oder so zu tun, weil viele Freunde von mir mögen es trotzdem. Also die haben da schon Bock drauf. Ich nicht. Wenn du jemandem einen Tipp geben müsstest, wie er gute Texte schreibt, musikalisch gute Texte schreibt. Was wäre das? Das war jetzt musikalisch. Ja, musikalisch, ja. Phrasierung ist was ich immer wieder beobachte, was Leute nicht können. Also, dass sie versuchen, zu viele Silben oder zu wenig Silben in eine Zeile zu packen. Also, dass die kein Gespür für, ja, ich würde nicht mal Metrum sagen, ich würde sagen wirklich Phrasierung, dass die dafür kein Gespür haben und damit sich einige gute Ideen oder so kaputt machen. Wie wäre denn eine optimale Phrasierung? Das ist natürlich von der Musik abhängig, also und natürlich auch vom Gesangsstil. Also ich bin halt eh kein Sänger, also vermeide ich auch tunlichst irgendwie lange, also Silben lange zu singen und lange auf einem Ton zu bleiben. Das verlangt beides eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Wie schreibst du die Texte? Schreibst du zuerst die Musik und dann die Texte oder andersrum? Wie läuft das bei dir? Unterschiedlich. Also es gibt Texte irgendwie, die tippe ich betrunken in mein Handy ein, damit ich sie nicht vergesse. Und es gibt welche, da sitze ich mit der Gitarre und arbeite daran. Und dann gibt es wieder welche, die ich einfach aus Textfragmenten zusammenfüge. Aus Textfragmenten. Das heißt, die du dir vorgestellt hast, irgendwann mal aufgeschrieben und dann packst du sie zusammen in eine konsistente Form. Genau. Ah, okay. Welchen Tipp hättest du für Neutexter? Außer die Phrasierung. Ich schreibe erstmal Liebeslieder, das ist das Einfachste. Okay, müssen sich Texte zwangsläufig reimen? Nein, absolut gar nicht. Warum ist es dann so, dass viele das tun? Oder eigentlich, was heißt viele? Alle. Ich weiß es gar nicht. Es gibt auch vieles, wo dir das gar nicht auffällt, dass es nicht ist. Ja, mit Sicherheit, aber es gibt halt die Mehrzahl ist eben halt auf gereimten Ja, Text die Mehrzahl ausgelegt. schon. Es ist halt die am einfachsten nachvollziehbarste Form und auch vielleicht auch die am einfachsten ausführbare Form des Textwritings. Meinst du, ich finde das eigentlich ist die schwerste Form, weil ein Wort zu finden, was sich aufs andere irgendwo reimt, ist doch wesentlich anspruchsvoller. Gute Reime zu finden ist anspruchsvoll, ja, aber nee, ich glaube, wirklich einen Text zu schreiben, wo sich nichts reimt. Und der trotzdem in einem Song klappt und eine gewissen Pop-Appeal hat oder eine Griffigkeit, das ist wirklich enorm schwierig, glaube ich. Was sind die optimale Länge für so einen Song? Die optimale Länge, da gibt es, glaube ich, keine Regeln. Also Bohemian Rhapsody ist genauso, wie es ist, optimal lang. Und ich glaube, jeder Labelchef hat da was anderes gesagt damals. Nee, also das kann kurz und griffig. Das Wichtigste ist, was Leute lernen können, eventuell ist, die optimale Länge für die dem Song dienlich ist, zu finden. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man der Meinung ist, zwei Strophen sind zu wenig, ich brauche eine dritte, und dann schreibt man noch irgendwas, weil man ja eine dritte bräuchte. Hast du da Weil ein sonst der Song Beispiel? zu kurz wäre. Hast du da ein Beispiel? Nee, ich glaube, sowas wird ja auch zum Glück nicht veröffentlicht. Ah, okay. Nee, dann ist gut. Ich dachte, du könntest jetzt sagen, die und Nee, die. ich kann das nur jetzt von mir aus eigener Erfahrung sagen, dass man manchmal denkt, irgendwie so, zwei Strophen und ein Refrain, das ist ein bisschen kurz. Da muss ich vielleicht irgendwie noch mehr rausholen. Und dann bricht man sich einen ab und merkt gar nicht, dass man eigentlich schon alles gesagt hat und dass es so, wie es war, gut war. Aber es muss auch gar nicht noch eine weitere Strophe sein. Das kann auch irgendwie ein Gitarrensolo sein oder so. Und der Song war vorher eben kurz und knackig und da muss dann kein Gitarrensolo rein oder Bass-Solo oder Schlagzeug-Solo oder noch ein dritter Part oder so. Gilt beim Bloggen das Gleiche? Inwiefern? Gilt für Dass man dich, ja. sich kurz halten sollte, Ja, Unnötiges vermeiden. zum Beispiel. Das gilt im Online-Bereich auf jeden Fall, ja. Gibt da auch Studien eben, was eine Aufmerksamkeitsspanne und wie lange Online-Texte sein sollten und wo Leute aufhören zu lesen. Da gibt es ja Studien und Zahlen für und da kann man sich nachrichten, ja. Aber geht mir dabei weniger gerade um die Länge, sondern mehr um die Griffigkeit. Würdest du sagen, du schreibst deine Texte ähnlich so, als wenn du sie bloggen wollen würdest? Nein, absolut gar nicht. Das sind zwei verschiedene Welten. Ja. Völlig verschiedene Welten? Völlig verschieden wäre zu viel gesagt, aber von der ästhetischen Form ja. Also ich fluche zum Beispiel in meinem Blog ganz gerne. In der Musik nicht? Müsste ich nachdenken, ich glaube nee. Ab wann ist es denn Fluchen? Ach, ich weiß nicht, wenn man so ein Fuck mal dazwischen schreibt oder so. Ja, okay, das Oder stimmt. verfickte Scheiße oder so, also. Das gibt's in deinen Texten gar nicht, das stimmt. Ich habe Es gibt ein Lied auf dem kommenden Album, das heißt, diese Stadt ist ein Scheißdreck, aber aber das ist ja auch das Projekt, wohl. Das ist ja, wenn ich das richtig in Zusammenhang gerade setze, dann ist es auch das Projekt mit den Sprüchen in der Stadt. Ist das so? genau, das ist ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe mal, weil es eben in dem Song die Zeile gibt, und während wir gehen unseren Weg, während an den Wänden steht, was wir uns nicht zu sagen trauen, habe ich mal angefangen, eben zuerst selber Sprüche auf Häuserwänden, also auch wirklich Sprüche und keine Graffitis, sondern wirklich diese, was es in den 80ern als wunderbare kleine Büchlein von Eichborn gab, diese Sponti-Sprüche. Ja, richtig, ja. Das zu dokumentieren und einfach online zu stellen und nach Städten geordnet, dass man sagen kann, irgendwie, ich gucke mir jetzt Düsseldorf an und man kriegt dann eben, also gerade Düsseldorf ist da sehr viel vertreten, weil ich es damals noch begonnen habe, als ich in Düsseldorf gewohnt habe. Ah, okay. Und da einfach eben dann eine Dokumentation sozusagen der Stadt durch die Kritzeleien an den Wänden bekommt. Okay, ich bin jetzt eine Sekunde abgelenkt, weil ich hier gerade am Kühlschrank bin und mir versuche, hier ein Bier rauszuholen. Das kannst du auch Will ich nicht auch ein verlassen. Bier. Wenn du auch ein Bier haben möchtest, dann ist jetzt die ideale Gelegenheit gerade. Es ist wieder Winter, der sich langsam über dieses Land legt. Wie eine Schneedecke, die langsam aber sicher alles unter sich begräbt. Und wir jagen wieder mal unseren eigenen weißen Wal, damit wir morgen wieder aufstehen können. Und wir jagen wieder mal unseren eigenen weißen Wal, damit wir morgen wieder aufstehen können. Warum heißt das aktuelle, nee, kommende, ist es wohl, der Weiße Wal. Mhm. Warum heißt es Weißer Wal? Also zum einen ist das ein Lied auf der Platte, das so heißt. Und ich habe so eine kleine Faszination, einen kleinen Faible für Moby Dick, die Geschichte. Mhm. Und in einer analytischen Form jetzt betrachtet oder in der Geschichte an sich? Die Geschichte an sich, also ich mag die Geschichte. Okay, also jetzt nicht aus der Reihen an, du gehst da jetzt nicht dran und sagst hier, das ist die Analyseebene, sondern du liest die Geschichte und liest dann halt die Geschichte. Ne, es gibt da mehrere Ebenen tatsächlich. Also ich mag auch die Form. Es ist ja auch, glaube ich, erst seit einigen Jahren irgendwie die Urform auf Deutsch veröffentlicht. Wir hatten sonst, glaube ich, in Deutschland immer nur eine gekürzte Fassung. Richtig. Und also ich mag es auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und es ist halt so irgendwie, dass ich eine gewisse Sympathie für Ahab habe. Aha, warum? Es ist natürlich eine falsche Zielstrebigkeit, die er hat, aber es ist eine Zielstrebigkeit und er weiß ganz genau, was er will. Und er geht dabei rücksichtslos und fatalistisch vor, aber ja. Er macht wenigstens was. Das war ja schon... Und es gibt da auch eine Analogie, was wahrscheinlich wenige wissen, oder was heißt wenige, einige wissen es wahrscheinlich sogar. Es ist, gibt ja auch eine Analogie da eben und zur RAF. Also Moby Dick war das Codebuch von der RAF, als sie in Stammheim saßen. Und natürlich war Bader Ahab. Und die haben sich dann eben benannt tatsächlich nach den Figuren im Buch. Und sich eben über Textstellen in Moby Dick Nachrichten zukommen lassen, geheime. Ist das jetzt Romantik, Verklärtheit oder ist das Tatsache? Das ist Tatsache. Die Romantik, Verklärtheit wäre ja sozusagen in Anführungsstrichen die Frage, ob ich die RAF jetzt romantisieren würde, oder? Das wollte ich jetzt durch die Blume damit gefragt haben gleichzeitig. Nein, tue ich nicht, nein. Das hätte sich auch insgesamt dann widersprochen, weil er auch erwähnt hat, dass du jetzt nicht so für den aktiven Terrorismus in Form von Menschenleben bedrohen bist. Ja. Okay. Aber es natürlich da damals auch andere Punkte gehen. Und wenn man gerade über die Stammheimzeit spricht, da darf man auch nicht vergessen, dass da der Rechtsstaat auch zu einem gewissen Teil versagt hat. Ja, ich tue mich da sehr schwer mit Stammheim und der RAF, weil ich einfach viele Dinge so nicht glaube, wie sie sich da abgespielt haben sollen. Also ich glaube nicht wirklich an die Isolationshaft. Ich glaube, es ging denn dort schon sehr, sehr gut. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Und was ich gesehen habe, ich kann ja auch nur aus meinem medialen Wissen dann davon sprechen, ohne Zeitgeist oder ähnliche Romantisierung. Ich glaube, denen ging es gut. Und ich glaube, die haben das als Bühne benutzt. Was sie auch sehr erfolgreich geschafft haben. Ja. Ich glaube nicht, dass sie dort gefoltert wurden. Ich glaube nicht an Isolationsfolter. Wie gesagt, es ging ihnen sehr gut. Die hatten einen eigenen Zellentrakt. Die hatten alle Freiheiten oder mehr Freiheiten als jeder andere Gefangene. Ich glaube, das haben die nur gespielt, dieses Thema. Also jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin da anderer Meinung. Aber da bin ich auch jetzt nicht Historiker genug. Wie ist deine persönliche Meinung, nachdem ich meine schon kundgetan habe? Ich bin der Meinung, es gab Isolationshaft. Und es gab Neonröhrenlicht, das nicht ausgeschaltet wurde. Und gerade was Ulrike Meinhof betrifft, war das eine psychische Folter, ja. Man muss bedenken, die hatten ihren eigenen Bereich, die hatten ihren eigenen Trakt oben komplett. Die haben Sonderbehandlung. Das ist ja auch, in Anführungsstrichen kann man ja jetzt argumentieren, das wäre jetzt natürlich total falsch gesagt, dass genau das Isolation ist, oder? Ja, eben ja nicht, weil die ja komplett zusammen einen eigenen Trakt hatten, mit Besuchen untereinander. Also du kannst mal davon ausgehen, dass... Ja, aber auch unter Vorgaben. Ja klar, unter Vorgaben, aber das entspricht ja nicht einer Isolation, in Summe. Die hatten Literatur, die sie sich gewünscht haben. Die konnten über eine Vielzahl von Büchern einfach verfügen. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt eben, ich bin da auch nicht Historiker genug für, um da jetzt wirklich mitdiskutieren zu können. Okay. Also von dem, was ich gelesen habe, hatte ich schon den Eindruck, dass eine Isolationshaft stattfand und dass das gleichzusetzen ist mit einer Folter. Ich verlinke einfach mal in den Shownotes dann so ein paar Doku-Ansätze zu dem Thema. Ich habe die auch nicht näher hinterfragt und recherchiert, das habe ich nicht getan. Ich habe das mal einfach so aufgenommen. Ja, vielleicht stimmt es auch nicht. Also wo ich allerdings dann wiederum dran zweifle, ist natürlich oder wo Themen anfangen, die wieder dann für Zeitgeist interessant wären, ist halt eben, ob die sich selber umgebracht haben oder Oder umgebracht ob's. wurden. Ja, ich glaube nicht, dass die. Das, ich glaube, die haben sich selbst umgebracht. Das glaube ich allerdings auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die umgebracht wurden. Wunderbar, da kamen wir jetzt in dem Thema doch noch zu einer Das Meinung. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Moby Dick, der weiße Wal, da sind wir gerade stehen geblieben. Genau. Dann habe ich meine Frage vielleicht nicht richtig formuliert, weil ich habe ja eigentlich gefragt gehabt, ob du es als Geschichte magst oder ob du es wirklich aus der Analyseform her magst. Und jetzt gerade haben wir ja schon rausgearbeitet quasi, dass es ja nur noch die reine nackte Analyseform ist, nicht die nackte Geschichte an sich. Nee, es ist ja die nackte Geschichte an sich, aber es ist ja nicht Analyse, wenn ich sage, dass ich die Person des Ahabs faszinierend finde. Ja doch, klar, sonst würdest du die Geschichte ja einfach nur lesen, ohne gewisse, also wenn ich jetzt Harry Potter lese, was ich nicht tue. Ja. Naja, aber wenn du Harry Potter liest, dann sagst du doch auch irgendwie, ich finde Harry Potter, also als Protagonisten oder meinetwegen irgendwie Lord Voldemort als Antagonisten total faszinierend. Das ist ja keine Analyse. Das ist ja sozusagen. Aber du hast dich ja mit der Person beschäftigt. Ich meine, du gibst dem ja eine gewisse Emotion mit da rein und liest dann ja automatisch auch das ganze Man Buch könnte ja auch einfach interessant. sagen, das ist Identifikationspotenzial. Das würde auch keine direkte Analyse beinhalten. Das kann ja einfach nur ein Unbewusstes sein. Aber du magst das Buch ja immerhin so, dass du dein Album danach benannt hast. Es ist eher Zufall. Es ist einfach eine Metapher, die natürlich auf das Buch und auf eine Geschichte, die ja enorm populär ist, die viele kennen, anspielt. Und natürlich auch eben eine Mehrdeutigkeit in sich Was spielt. ist denn dein weißer Wal, dein persönlicher? Hast du einen weißen Wal? So ist auf jeden Fall eine Frage, die mir sehr gefällt. Also ja, nein. Du hast keinen persönlichen weißen Wal? Nein. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen unsicher. Wieso unsicher? Also nein, also ja, es ist halt ja, ich sag mal so, ich suche ihn noch. Okay. Also auf der Suche nach dem persönlichen weißen Wal. Ja, irgendwas, was mich antreibt. Ist man glücklich ohne weißen Wal? Ich glaube, nein. Ist Ahab nur glücklich, weil er Moby Dick hatte? Ich glaube, na, was heißt nur glücklich? Ich glaube auf jeden Fall, dass ihm ohne seinen Widersacher, seinen Nemesis, was fehlen würde, ja. Ist es eine Hassliebe? Auf jeden Fall. Wobei ich mit weißen Walen nicht dringend was meine, was eine Hassliebe sein soll. Es ist in dem Lied wäre es ja einfach nur was einen antreibt. Eben ein Ziel eigentlich nur. Aber was sind deine Ziele für die nähere Zukunft? Ein kleiner weißer Wal sozusagen. Dass dieses Album mal endlich rauskommt. Warum ist es noch nicht erschienen? Jetzt das letzte Mal sollte es eigentlich dieses Jahr noch rauskommen und das hatte dann damit zu tun, dass ich eben den Job gewechselt habe und das Angebot in Berlin hatte und eben nach Berlin gewechselt bin. Das ist der Grund, warum das Album nicht. Aber es ist doch jetzt in der Mischung, wie es jetzt vorliegt. Also, wie es mir Es ist vorliegt. fertig, Es das ist fertig. Artwork ist fertig, aber es muss noch gepresst werden und es muss promotet werden. Und die Sache ist halt eben die, ich habe keine Lust, beziehungsweise es macht auch relativ wenig Sinn, ein Album rauszubringen und nicht auf Tour zu gehen. Und da ist natürlich, wenn man gerade einen neuen Job angenommen hat, mit Probezeit und so, ein bisschen schwierig. Tour ist eigentlich ein. Wo würdest du am liebsten hintun? Am liebsten hintouren. Und wo auf gar keinen Fall? Das ist mir vollkommen egal. Also ich mache ja Musik seit 10 Jahren, war in ganz Deutschland unterwegs. Ziemlich außer im Saarland, glaube ich. Im Saarland war ich noch nicht. Und ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern war ich auch noch nicht. Bewusst oder unbewusst? Unbewusst. Also Saarland ist, glaube ich, einfach zu klein. Da kann man ja, glaube ich, sowieso nur in Saarlouis spielen und also wahrscheinlich nicht nur, aber es ist halt einfach so ein kleines Bundesland und Mecklenburg-Vorpommern, keine Ahnung warum. Mit wie vielen Menschen rechnest du da so, wenn du da so auftreten wirst? keine Ahnung, 20. Also es ist, ich bin nicht berühmt. Das glaubst du, aber ich kenne ja Nee, so, das ich weiß ich. als. Also ich meine, ich mache ja in unregelmäßigen Abständen ja immer noch Konzerte. Und dann kommen. Also das letzte Mal in Köln kamen, glaube ich, 10 oder so. Das kann nicht stimmen. Doch. Okay, dann bist du vielleicht Köln. Okay, vielleicht war das sehr weit, aber alleine jetzt in meinem Bekanntenkreis. Ja, da bist du ja schon so bekannt und präsent, dass man jetzt sagen könnte, das ist schon nicht so schlecht. Ja, aber nicht unbedingt für die Musik, oder? Ja, beides. Okay, das muss man jetzt abstrahieren. Okay. Ja, ich glaube, dass viele vielleicht auch nicht wissen, dass du Musik machst. Das könnte durchaus sein. Weil das Thema Dabei mache ich das Musik. viel, viel länger als. Ja, es kommt zu kurz, das Thema. Also im Blog kommt das Thema auch einfach zu kurz. Ich habe ja jetzt irgendwie in der Zeit, seitdem ich blogge, irgendwie auch nur eine EP rausgebracht, aber ich habe da auch regelmäßig drüber gebloggt. Also ich blogge auch relativ regelmäßig über Musik und Aber nicht über deine Musik. doch. Das kommt Also irgendwie lass zu mich mal jetzt kurz. kurz irgendwie googeln, beziehungsweise auf meiner eigenen Seite gucken. Der letzte Beitrag über meine Musik war am 17. August, davor am 14. Juli, Ja, aber das ist ja ewig, das ist davor ja am Lichtjahr. 6. Ja, Juli. aber das ist ja Lichtjahre her. Also das ist ja schon, das ist ja Ewigkeiten. Ja, aber was soll ich denn machen? Also ich kann ja nicht irgendwie jeden Tag schreiben, hey, ich habe eine EP, ich habe eine EP, kauf die doch bitte. Nein, das natürlich nicht. Ich meine, was du tust, wirst du da am allerbesten selber verantworten auch können. Aber das Thema kommt schon kurz, finde ich. Also ich persönlich finde, das kommt sehr kurz. Ja, weil ich Was? auch nicht so viel mache. Also ich glaube, das wird ja auch mehr immer, wenn irgendwas Akutes ansteht. Also wenn ich halt ein neues Video habe oder eben mit der neuen Platte dann irgendwann bald, dann wird das schon regelmäßiger was sein. Okay. Ja, so ganz langsam haben wir gute 2,5 Stunden fast voll. Will ich auch nicht weiter foltern und quälen. Muss ja, glaube ich, auch eine Qual sein. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Wenn du jemand etwas raten solltest, für generell, für alles, so einen universellen Rat fürs Leben und für alles, was nebenbei so ist, was wäre das? Ein universeller Rat. Such dir einen weißen Wal. Das ist sehr schön. Ja, ich würde mich ganz herzlich bedanken dafür, dass du zu dieser Schandtat bereit warst. Und würde dann jetzt auch das Recording stoppen. Sag doch einfach mal Tschüss. Okay, tschüss. Ist zum Verzweifeln schon beinahe verstörend. Wenn man nichts mehr glaubt, wenn man nur noch zerstört. Und jegliche Chance, ein jeder Versuch, gleicht einer Misere, gleicht einem Fluch. Schicke es raus in die Welt.